Sprechlautstärke. Hallo, ich bin Wer ist Lemmy. denn der Erste? Dass sowas nie funktioniert, ne? Hallo, ich bin der Mick. Ey, was? Der Mick dann ist bin zu ich der laut. Sören. Der Sören ist der Mick, dann bin ich der Jan. Hallo, ich bin der blinde Butler. Siehe Dortmund. Bestes Beispiel, Leverkusen. Also, wir sind da nicht alleine. Wir hatten nur das Problem, dass wir beide hintereinander hatten. So, ja. Und halt zweimal richtig beschissen aussahen und gegen Leverkusen. Ja, ey, erste Halbzeit hast du gedacht so, zweite Halbzeit hast du gedacht, oh Gott. Also zweite war echt grauenvoll, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das zu Hause, ne? Das zu Hause. Ja, und das zu Hause. Das ist war natürlich nochmal schön der Sargnagel unter der Woche, ne? Also, aber ja. Englische Wochen kann Bremen halt nicht. Das war in den letzten 3 Jahren so und das wird wahrscheinlich auch dies Jahr sich nicht mehr ändern. Freunde! Wie wär's denn mal mit Podcast? Ach so. Ja, was will der machen denn jetzt die Moderation? Das Intro. Das war das Intro, oder was? Ja. So, das beste Intro seit langem. Ich weiß ja nicht. Also Martin ist jetzt Moderator, dann trage ich das jetzt auch ein. Ich bin jetzt Moderator. Herzlich willkommen zu einer längst überfälligen neuen Ausgabe des PlayStation Gentleman Cast. Mein Name ist Martin, im PSN bei Google Plus und Co. am ehesten unter dem Namen Hömmer anzutreffen. Und mit dabei sind heute in alphabetischer Reihenfolge der liebe Andreas, a.k.a. Butler. Moin moin. Als nächstes der Jan. Jep. Ihr seid alle so wortkarg heute. Mick. Ja, hallo. Guten Tag. Und last but not least, der liebe Sören. Hallo. So, das ist die wievielte Folge eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Meine zweite. Ich habe heute in meiner zweiten Folge die Ehre, das hier zu moderieren. Das kann ja nur schief gehen. Die vierte oder fünfte? Was? Vierte oder sind fünfte? Offiziell ist es die zweite. Nach dem ersten Doppel-Nuller sind wir jetzt bei der vierten, meine ich. Also ja. Die vierte. Die vierte. Ja. Ja, seit der letzten Folge ist einige Zeit vergangen. Wir hatten ja podcasttechnisch eine kleine Pause. Das war natürlich ja einerseits das berühmte Sommerloch, andererseits war es dann doch immer wieder terminlich schwierig, hier zusammenzufinden. Aber ja, jetzt sind wir am Start, haben einige Themen, über die wir sprechen wollen und wollen das Ganze in 90 Minuten abhandeln. Richtig, Mick? Meine Flasche Wein ist nicht leer, das kann was dauern heute. Ach, auf einmal, ne? Ja. Also ich hab's gesagt, 120 Minuten, Freunde. Also wir müssen dazu sagen, es ist schon spät abends, wir haben schon locker 21 Uhr durch und wollen alle pünktlich ins Bett, von daher soll der Mick sich bitte am Riemen reißen. Werde ich tun. Kriegen. Womit fangen wir an? Wer hat was gespielt seit dem letzten Podcast, oder? Das ist doch so der klassische Einstieg. Oh ja. Wer möchte beginnen? Ja, fang du doch an. Ich? Oh, das geht schnell, weil ich habe eigentlich... Destiny gespielt. Ja, genau. Oh je, jetzt geht's los. Monologe. Nein, ich habe seit dem letzten Podcast tatsächlich keine einzige Sekunde Destiny gespielt. Man möchte es nicht glauben. Ich schaue gerade hier in meinen Raum und sehe mein Lenkrad. Ja, ich habe Project Cars gespielt. Ich habe ganz viel Rocket League gespielt, natürlich. Immer wieder, ja, abends vor dem Einschlafen mal kurz eine kleine Runde Rocket League und zack, haben wir die Datumsgrenze übersprungen. Ansonsten, was habe ich gespielt? Jetzt in letzter Zeit Game of Thrones. Nachdem ich die aktuelle Staffel zu Ende geschaut habe, habe ich jetzt mal mit dem Spiel angefangen und muss sagen, ja, richtig cool. Wer Telltale-Spiele mag und vor allem natürlich auch Game of Thrones-Fan ist, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde es sogar momentan, ich bin jetzt gerade bei der zweiten Episode, sogar besser als Walking Dead, weil da einfach diese nervigen Rumlauf- und jeden Anklick-Szenen eben nicht so häufig vorkommen. Und ansonsten, hilft mir doch mal auf die Sprünge. Wir haben ein bisschen Evolve zusammengespielt. Gell, Sören, Jan? Immer mal wieder, ja. Gibt's die Server noch? Und ja, die gibt's noch, genau. Und natürlich diesmal in den letzten Wochen nicht ganz so regelmäßig von meiner Seite aus, aber ansonsten war natürlich wie eh und je der PGC montags mit Battlefield 4 am Start. Ja, jetzt, ich habe mit Sicherheit noch ein paar andere Sachen gespielt, ein bisschen Geometry Wars, habe das ein oder andere Plus-Spiel ausprobiert, habe mich sehr gefreut, dass Brothers jetzt für die PS4 erschienen ist. Ich habe es auf der PS3 schon gespielt und habe es mir direkt wieder gekauft. Großartiges Spiel, wer mal auf so einen richtigen Mindfuck steht, einfach grandios. Ja. Hast du, glaube ich, auch schon im letzten Podcast erwähnt. Das jetzt ja, da gab da wusste ich noch gar nichts davon, dass es das für die PS4 gibt oder dass es für die PS4 rauskommen soll. Ehrlich gesagt, ich habe es. Ja, jetzt weißt du, dass sie unseren Podcast hören. Genau. Mist. Stimmt, okay. Aber du hast sie gewünscht. Das kann natürlich sein. Dann dann wünsche ich mir ein Demon's Souls HD Remake für die PS4. Gut, da bin ich dann gleich dabei, ne? Das dachte ich mir. Andreas, dann mach doch gleich weiter. Ja, gut, kann ich gerne machen. Also, ich kann mich natürlich anschließen, dass der Montag typischerweise für Battlefield reserviert ist. Und im Gegensatz zu dir war ich wirklich sehr regelmäßig dabei. Ja, Schande über mich. Vielleicht einmal ausgesetzt, aber naja, gut, du nimmst hier hoffentlich vor, die kommenden Montage regelmäßiger dabei zu sein. Dann, selbstverständlich. Dann kann man dir das noch verzeihen. Ja, was habe ich ansonsten gespielt? Jetzt in letzter Zeit mal wieder Destiny rausgekramt, nachdem ich vor The Taken King doch sehr lange pausiert hatte, mehrere Wochen, und den Spaß tatsächlich wieder verloren hatte. Man soll es kaum glauben, also irgendwann war ich auch Destiny gesättigt. Aber jetzt bin ich wieder dabei, spiele nicht mehr ganz so intensiv wie zur Hochzeit von Destiny, aber so jeden Tag ein Stündchen oder so kann ich, glaube ich, ganz gut mal spielen, die tägliche Mission. Ich glaube, wir können nachher vielleicht noch das eine oder andere über The Taken King reden, wenn Bedarf. Unbedingt, ja. Also du dann, weil ich glaube, bis auf Jan habe ich hier aus unserer Teilnehmerliste kaum jemanden Destiny spielen sehen in letzter Zeit. Und dich natürlich. Ja. Aber ich glaube, ich habe auf der Agenda irgend so etwas gelesen, dass man das eine oder andere Wort darüber fallen lassen könnte. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht sehr viel mehr sagen. Ich habe aber tatsächlich noch ein weiteres Spiel mir zugelegt. Seit langer Zeit mal wieder überhaupt ein Spiel auf Disc auch, nämlich Blood Bowl 2. Vor Jahren zu meinen Studentenzeiten habe ich mir das Tabletop geholt und ich konnte nicht anders. Ich musste in Erinnerungen schwelgen und habe mir für die PS4 Blood Bowl 2 geholt. Macht grafisch einen ganz netten Eindruck. Die Kampagne ist irgendwie, auf den ersten Blick habe ich gedacht, ganz nett, aber mittlerweile muss ich sagen, eher doch so ein bisschen Schrott, und ich freue mich auf Spiele gegen menschliche Mitspieler. Ich weiß zufälligerweise, dass mein Bruder sich das auch noch holen wird. Das bedeutet, da werde ich dann die eine oder andere Partie online spielen. Das heißt, die Verkaufszahlen werden sich dann auch nochmal um 100% erhöhen. In meinem Bekanntenkreis weiß ich von einem zweiten, der das sich geholt hat. Das ist ja verrückt. Und aus der Firma sogar auch einer. Also ich meine, das ist echt verrückt, aber Martin, du weißt doch, ich kenne immer sehr komische Leute. Ich kenne sogar auch jemanden, der es hat. Ja, du kennst den Andreas, ich weiß. Andreas, das Spiel ist ja schon sehr Nische. Jetzt mal für die Leute, die jetzt überhaupt das Wort vielleicht sogar zum ersten Mal hören. Was ist Blood Bowl und was ist so toll daran? Ich meine, wenn ich es jetzt beschreiben würde, dann würde es wieder sehr zynisch klingen, glaube ich. Ja. Also Blood Bowl ist eigentlich American Football mit Kettensägen, könnte man sagen. Also es ist eine Fantasy-Version von American Football, erinnert ein bisschen an das alte Mats, also Mean Ugly Dirty Sports zu Zeiten vom C64. Es ist aufgebaut typischerweise wie so ein American Football Feld. Man muss einen Ball in die Endzone bringen und kriegt dafür Punkte. Und was es zum normalen American Football unterscheidet, ist, dass es doch sehr blutig zugeht. Also es geht, man kann aktiv faulen, man kann Leute niederschlagen und es ist ein strikt rundenbasiertes Spiel, also das sehr stark einem Brettspiel nachempfunden wurde. Also du kannst deine Figuren über das Spielfeld ziehen und da wird dann im Hintergrund auch gewürfelt. Es wird auch angezeigt, dass jetzt ein sechsseitiger Würfel gewürfelt wird mit irgendwelchen Symbolen drauf, die dann bedeuten, dass man bei einer Rempelaktion den Gegner niedergeschlagen hat oder selber niedergeschlagen wird. Es ist, wie ich sagte, rundenbasiert. Ein Spieler ist dran, spielt seine Züge, solange bis ihm ein Missgeschick passiert, also bis er den Ball fallen gelassen hat oder nicht aufnehmen konnte, bis einer seiner Spieler bei einer Block- oder Rempelaktion zu Boden geht oder er stolpert oder was auch immer, dann wechselt das Spiel und der andere Spieler ist sofort dran. Das bedeutet, beim ersten Missgeschick ist ein Rundenwechsel. Es gibt insgesamt 8 Runden pro Halbzeit und wer am meisten Tore macht, hat das Spiel gewonnen. Und als Teams gibt es alles Mögliche zwischen Menschen, Elfen, Zwergen, Orks, irgendwelchen Chaoswesen. In der aktuellen Version sind 8 unterschiedliche Teams dabei. Es gibt 2 oder soll demnächst 2 zusätzliche Teams geben als DLC. Blood Bowl 2, vom Namen her kriegt man schon mit, ist der zweite Teil. Der erste Teil hatte eine etwas schlechtere Grafik, aber um einiges mehr an Teams. Aber den ersten Teil habe ich selber nie gespielt. Okay, ich habe vor kurzem, also ich kenne tatsächlich auch jemanden, der das spielt. Andreas. Ja, noch. Okay, dann kenne ich 2 Leute. Und den habe ich gefragt, ja, also er hat es mir irgendwie so ganz kurz, deutlich kürzer als du erklärt. Ich habe gefragt, ja, was ist denn daran so toll? Ja, das ist so wie Rocket League. Das Geniale daran wäre, dass es halt 2 Sachen, die halt eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, miteinander verknüpft und das macht dann Riesenspaß. In dem Fall Football und Warhammer. Und da habe ich gesagt, ja gut, der Unterschied ist, bei Rocket League sind es halt 2 Sachen, die ich toll finde. Autorennen und Fußball. Und ich kann halt weder mit American Football noch mit Warhammer was anfangen, von daher werde ich es wahrscheinlich nicht ausprobieren. Ich muss auch zugeben, das ist sicherlich etwas für die Leute, die auch ansonsten Tabletop oder rundenbasierte Strategiespiele spielen würden. Mhm. Und die mag ich ja durchaus, rundenbasierte Strategiespiele. Ja, ja, also wow. Dann ist es eben eine Sache, aber es ist eben doch sehr, sehr nah an dem Tabletop-Spiel. Das bedeutet, also alles das, was du in dem Tabletop-Spiel machst, machst du auch genau so am Computer. Also da gibt es jetzt keine Action-Elemente, wo du irgendwie Joypad-Akrobat sein könntest oder Geschicklichkeit gefragt ist, sondern das ist genau das, was du auf dem Brettspiel spielen würdest, eben nur an der Konsole. Okay. Was hast du noch gespielt? Tja, was habe ich noch gespielt? Ich glaube, das war es dann im Wesentlichen. Also ich habe die PS3 im Sommer mal wieder entstaubt und hatte da ein altes PlayStation Plus Spiel rausgezogen und dann gemeinsam mit meiner Frau zusammen Sherlock Holmes Crimes and Punishment gespielt. Gutes Spiel. Und dabei wieder entdeckt, dass es doch eigentlich eine ganze Menge Spaß macht, zu zweit vor einem Fernseher zu sitzen und gemeinsam solche Adventure-Spiele oder Rätselspiele auszuknobeln. Und dann habe ich Deadly Premonition angefangen und über die Steuerung geflucht und irgendwann das Pad zur Seite gelegt, weil es irgendwann nicht mehr auszuhalten war. Sowohl Grafik als auch Steuerung und so waren trotz der abgedreht interessanten Geschichte irgendwann nicht mehr spielbar. Und jetzt ist die PS3 wieder aus und staubt so vor sich hin. Und das war's dann eigentlich auch. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, so wie du, dann würde ich mir auch ein Demon's Souls Remake in HD wünschen. Ach, wäre das schön. Mit einem angepassten Multiplayer, wahlweise dem aus Dark Souls 2 oder aus Bloodborne. Also eine etwas einfacheren Matchmaking unter Freunden. Ansonsten unverändert. Naja, mit aufgebohrter... Ja, gut, klar. Also ich meine jetzt mechanisch unverändert. Dass natürlich Grafik und vor allem Framerate natürlich deutlich nach oben geschraubt werden müssen, ist dann natürlich klar. Naja, unten der zusätzliche Level, wo im Nexus ja diese eingestürzten Statuen waren. Da dürfen Sie gerne was... Der DLC, der nie erschienen ist. Genau. So, aber jetzt wollen wir auch mal jemand anderen zu Wort kommen lassen. Wer möchte denn als nächstes? Wie sich alle drum prügeln, dann mache ich es einfach. Die anderen sind schon eingeschlafen, Sören, du musst jetzt... Ja, wahrscheinlich. Ich bin der Einzige, der jetzt noch aufmerksam zugehört hat. Nein, was habe ich die letzte Zeit gespielt? Seit dem letzten Podcast eigentlich eine ganze Menge. Aktuell hänge ich meistens eher so montags halt, Battlefield. Dann spiele ich die letzten Tage, versuche ich gerade Until Dawn durchzuspielen. Finde ich sehr gut, macht mir sehr viel Spaß. Und FIFA 16 und NHL 16, ne? Die habe ich halt hier auch rumfliegen, sage ich jetzt noch mehr oder weniger. Und die werden halt für die ein oder andere Partie dann doch mal eingelegt. Wenn du Until Dawn durch hast, ne, dann willst du es doch bestimmt kostengünstig werden. Kostenneutral heißt das Wort, kostenneutral. Kostenneutral. Das müssen wir dann nochmal, da können wir nochmal drüber nachdenken dann. Also wir haben doch sowas eingerichtet bei uns, das können wir doch dann direkt nutzen. Genau. Wir haben eigentlich schon eine Liste gemacht und ich glaube, ich stand ganz oben in der Until Dawn Weitergabeliste. Irgendwie so war das, ja. Ja. Aber da werden wir uns schon irgendwie, das werden wir schon irgendwie hier durch den PGC nochmal durch die Gegend fliegen lassen. Das ist unsere erste Wanderhure, ja. Genau. Das Spiel ist übrigens auch schon eine Wanderhure, also davon mal ganz abgesehen. Ach stimmt, kann ich aber, wie gesagt, du hast es ja auch gebraucht bekommen, ne? Genau, ich habe es jetzt auch gebraucht bekommen. Ich bin jetzt im 5. oder 6. Kapitel und es macht sehr viel Spaß. Also ich werde es danach auch nochmal spielen, weil halt ich weiß, dass das Ende anders ist, wenn alle überleben. Mhm. Und, oder dass man mehr vom Ende sieht, wahrscheinlich wie bei Batman Arkham Knight. Da ist das Ende ja auch anders, wenn du alle fängst, als wenn du nur ein paar fängst. Und ja, das bin ich mal gespannt. Das könnte noch interessant werden. Bei mir sind leider schon ein paar Leute. Ich glaube, einer ist jetzt tot. Also sterben können tatsächlich alle, oder? Sterben können alle. Du kriegst, glaube ich, sogar eine Trophäe, wenn alle sterben. Cool. Falls du Tokis jagen willst. Ja, das ist also das, was ich momentan spiele. Ansonsten habe ich... The Witcher angefangen, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gespielt gehabt, das ist halt sehr, sehr umfangreich, da brauche ich sehr lange für. Bloodborne habe ich gespielt, auch schon ein bisschen her. Oh ja. So ein bisschen frustrierend teilweise, also gerade jetzt bin ich an so einer Stelle, die mich einfach absolut nervt. Und da kann. Aber du bist ja schon für, ich sag mal, ein Souls-Neuling ziemlich weit gekommen, muss man ja sagen, ne? Ja, danke. Aber es ist ja auch sehr frustrierend teilweise. Also weil, wenn du an einer Stelle irgendwie 5-mal stirbst und immer warten musst, bis der wieder geladen hat und was weiß ich nicht was, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Dann legst du dir lieber ein anderes Spiel rein. Dann lege ich mir ein Evolve rein oder so, keine Ahnung. Ja. Weil ich sag mal, also wenn man sich so im PGC umhört, also die Leute, die vorher eben sich noch nicht in die Souls-Spiele reingeschnuppert haben, die meisten, die Bloodborne ausprobiert haben, haben ja kaum den ersten Boss gesehen. Oder wenn sie ihn gesehen haben, dann zumindest nicht besiegt. Ja gut, besiegt habe ich ihn ja auch nur mit Hilfe, ne? Ach, danke, das wollte ich doch hören. Genau, da hast du mir ja geholfen. Ja, das muss man ja auch sagen, dadurch sinkt ja auch der Schwierigkeitsgrad enorm in dem Spiel. Ja. Wie in allen Souls-Spielen. Wir zählen ja Bloodborne immer zu der Reihe dazu. Das natürlich, wenn man es im Koop spielt, ist deutlich einfacher wird. Ja, was noch? Was gab's noch bei dir? Rocket League. Rocket League, klar. Rocket League, mal eben eine Runde Rocket League, aus der meistens 5 oder 6 wurden. Hm. Aber definitiv Rocket League. Das war so das, was ich quasi die letzte Zeit so in meiner Konsole hatte. Klar habe ich auch die PlayStation Plus-Spiele, die halt in der Zeit gekommen sind, immer mal wieder angetestet. Mhm. Mehr oder weniger erfolgreich oder zufrieden. ja. So viel bei mir. Okay, wer möchte? Ja, dann mach ich weiter. Ja, bei mir ist eher... ein bisschen mehr Motivation wieder. Ja, der Wein schlägt schon an, ne? Ja, nee, bei mir war nicht wirklich viel. Ich war ja ein bisschen bildungstechnisch unterwegs über den Sommermonaten, wie die meisten von euch ja schon mitgekriegt haben. Und hab dann mal hin und wieder ein bisschen reingezockt. War, ich glaube, im Sommer zweimal beim Battlefield-Montag dabei. Schande über mein Haupt. Hab dann hin und wieder Tekken Kin habe ich ausprobiert. Komischerweise stehst du doof im Mediamarkt und kaufst auf einmal doch diesen Blödsinn. Wo ich vorher gesagt habe, nein, ich bezahle keine 34, 35 Euro dafür und habe es trotzdem gemacht, ich Idiot. Habe auch ein bisschen reingespielt, bin jetzt irgendwie Level weiß nicht, 38 oder sowas, keine Ahnung. Also noch nicht allzu weit, habe mal reingeschaut, fand es gar nicht so schlecht, gerade jetzt im Storyteil fand ich es ganz cool gemacht. Ein paar Anleihen zu Filmen sind mir direkt aufgefallen, also direkt die erste Mission habe ich ein bisschen an Star Wars erinnert. Vielleicht sollten wir die Taken King Diskussion, da will ja mit Sicherheit Andreas ja auch noch was sagen, die packen wir einfach ans Ende des Podcasts, weil dann können wir anderen drei schon mal schlafen gehen und ihr könnt euch noch herrlich über Taken King unterhalten. Also ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel verstanden. Ich finde es nur ganz gut bis jetzt. Habe ein bisschen auf der Xbox One gezockt, habe mir die Forza-Demo mal gegeben und ja, ist halt Forza. Hab dann auch die Demos zu Pro Evolution und so mal reingeschaut, aber wirklich richtig gespielt habe ich jetzt im Sommer eigentlich gar nicht. Also ich freue mich jetzt auf Pro Evolution Soccer, wenn das morgen kommt und dann ab nächste Woche kommt ja dann die Nathan Drake Collection raus. Das ist dann was für mich, aber vorher war gar nichts eigentlich. Kannst du die komplett durchzocken, alle drei Teile? Ich hab's mir nochmal vorgenommen, ja. Ich hab's irgendwie immer nur so stiefmütterlich behandelt auf der PS3 und hab's mir jedes Mal gekauft, aber irgendwie nie zu Ende gespielt und jetzt will ich's mal durchziehen. Also jetzt hast du mal alle drei und jetzt mach ich das wahrscheinlich auch mal. Multiplayer auch nochmal reinschnuppern oder? Ja, der war nie was für mich, da war ich immer zu doof für. Aber ich meine, ihr wisst ja, wie ich Multiplayer spiele, also oh ja. Besser nicht. Da gibt es keine Medics, die mich heilen können. Also nächste Woche kommt aber auch die Battlefront-Beta, ne? Nicht vergessen. Echt? Nächste Woche? Ja, stimmt. Oh, ja. Da sollten wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Okay. Ja. Ja, das war's von meiner Seite. Der Jan? Jo, ich habe seit dem letzten Podcast, der ja, glaube ich, laut meiner Zeitrechnung im Juli war. Oh Gott, ja, das kann sein. Das ist schon so lange her gewesen, ja. Habe ich auf jeden Fall... damals noch Batman gespielt, Arkham Knight, was ich persönlich als eines der besten Batman-Spiele überhaupt empfunden habe, haben wir damals, glaube ich, auch schon gesagt. Dann irgendwann war die Batman-Erfahrung aber auch durch. Irgendwie, ich kam nicht weiter, ich habe die zusätzlichen Trophäen nicht gefunden und habe mich satt gesehen an der Stadt. Und ja, irgendwann war Batman halt nicht mehr auf dem Schirm so. Ja, und dann habe ich halt tatsächlich auch mit Rocket League angefangen, so wie viele andere auch aus dem PGC. Fand es sehr, sehr, sehr, sehr spannend, weil ich von diesem Titel überhaupt noch nichts gehört hatte damals. Das hat mich total begeistert und ich kenne eigentlich kein Spiel, wo ich fast vom Stuhl aufgesprungen bin vor Begeisterung, wenn ich dann irgendwie so einen Flug Kopfballtor in Anführungsstrichen mit dem Auto gemacht habe oder auch nicht. Also ich hatte eine ganze Menge Spaß mit Rocket League. Momentan ist das wieder ein bisschen eingeschlafen. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch mal Everybody's Gone to the Rapture gespielt. Was ich auch ganz großartig fand für den Preis. Ich meine, irgendwie 17 Euro oder was habe ich bezahlt. Großartige Grafik, großartige Stimmung, großartiges Storytelling. Ich kann es nur empfehlen, absolut. Ja, und dann zum Schluss jetzt seit 15.09. eigentlich täglich mehrere Stunden The Taken King Destiny und bin wahnsinnig überzeugt. Nachdem ich also wirklich so große Bedenken hatte, bei einem 40 Euro DLC da wirklich nochmal zuzuschlagen und da weit über 140 Euro oder gar nicht wahr, weit über 100 Euro in die, na doch, sind ja bald 140 Euro, in das Spiel zu stecken, ob das sich wirklich lohnt. Es ist ein stolzer Preis, aber diese Erweiterung für mich persönlich war sie grandios und ich habe viel Spaß damit gehabt. Ja, in Zukunft wünschen. Ich freue mich auf Star Wars Battlefront. Das ist das Spiel, was ich mir noch wünsche dieses Jahr. Endlich mal. Hektisches Nicken in der Runde. Genau. Mhm. Und ohne, dass ich euch sehe. Allein, also ich hoffe, dass es ein langfristig fesselnder Titel ist und dass wir da auch wieder mehr Gelegenheit haben, alle zusammen zu spielen, weil das ist das, was für mich persönlich das Spiel eigentlich ausmacht. Auf der PS4 auch. Ja. Mhm. So viel dazu. Okay. Dann sind wir alle durch. Und ja, das was gibt's zum PGC Neues zu berichten? Mick, du hast gesagt, wir haben über 220 Mitglieder, das ist ja der Wahnsinn. Wir hatten ich müsste gerade jetzt live nochmal gucken, ob wir wirklich immer noch über 220. Moment, ich schau mal schnell. Ich hab's gerade offen. Moment. Also heute ist der 30. September 2015 und wir haben 21.38 Uhr, es sind 223 Mitglieder. Hat sich also keiner mehr abgemeldet, das ist doch schon mal ganz nett. Ach, haben wir Glück gehabt. Das Datum wird gleich noch wegen etwas anderem relevant sein, aber da kommen wir dann als nächstes zu. Ja, im PGC war es eigentlich nie richtig still in den letzten Monaten, auch wenn wir recht still waren. Es wurde fleißig gepostet. Destiny ist natürlich wie immer ein ständiges Thema. Nicht nur das, auch Der liebe Stuart, der ist ja weiterhin noch dabei und penetriert uns mit irgendwelchen WRC-Sachen und der soll das bitte so weiterführen. Das finde ich immer sehr interessant. Das ist mal eine schöne Zerstreuung zwischendurch. Ja, genau. Deswegen muss ich ihn auch mal unbedingt erwähnen, weil der Gute ist, glaube ich, inzwischen unser Posterkönig. Der hat, glaube ich, jeden Tag mindestens 2 Posts, die er da raushaut. In dieser Hinsicht weitermachen, Kollege, weitermachen. Genau. Ansonsten hatten wir in diesem Monat auch einen ganzen Haufen neuer Mitglieder. Ich weiß gar nicht, wo die dann auf einmal so plötzlich alle angeschwemmt kamen. Ob es da irgendwo einen Link im Internet gab, wo es hieß, hier, bitte da anmelden. Viele Neuvorstellungen, ja, neue Gesichter, neue Themen, die besprochen wurden. So macht Spaß. Ja, vor allem sehr nette. Auch vor allem, also ich hatte einen. Ja, das kennen wir ja nicht anders, hallo? Ja, also wirklich wir hatten einen Kollegen dabei, ich weiß leider nicht mehr, aus Köln, der junge nette Mann. Der junge nette Mann aus Köln. Der hat sich bei mir erstmal persönlich vorgestellt und quasi eine Einleitung geführt, damit ich ihn überhaupt reinlasse. Und sowas fand ich schon sensationell. Also eine Bewerbung quasi. Eine Bewerbung sozusagen. Also das könnten wir eigentlich überall einführen, aber das fand ich schon sehr sympathisch und sowas liest man auch gerne. Also ich meine, bis jetzt haben wir eigentlich nur gute. Ich glaube, die zwei, die da nicht so dolle waren, die haben wir relativ schnell rauskomplimentiert. Du meinst und, Menschen, die sich verbal daneben benehmen? Ja, YouTube-Kommentierer, genau die. nein, aber ansonsten ist wirklich, wir haben nach wie vor einen super, super Umgang miteinander im bei uns und das genau. Kann gerne so weitergehen. So macht das Spaß. Wir haben relativ wenig Arbeit, das ist für uns immer das Allerbeste. Genau, weil wir auch keinen Bock haben. Das kommt ja noch hinzu. Allgemein, wir machen ja sowieso viel zu wenig, die blöden Moderatoren. Aber also das muss man wirklich sagen, also der Umgangston, die nach wie vor erwachsene, reife Gesprächsweise, sowohl im PGC direkt, wer macht da eigentlich die ganze Zeit die vielen Biere auf? Wo war ich? Umgangston, bla bla bla. Und natürlich dann auch im Voice-Chat, wenn man sich dann auf der PS4 trifft. Also kann das sein, dass 2 von euch im selben Raum sind? Ja. Ich hab gerade gedacht. Fehlt nur noch, dass sie anstoßen. Ja. Ja. Haben sie doch gerade getan. Haben sie schon angestoßen. Also, nochmal. Ich sehe schon, beende mal das Gesülze und das Geschleime hier zum PGC. Alles toll, macht weiter so. TGS haben wir auf der Agenda stehen. Der Mick wollte gern was zu TGS sagen. Wer hat denn großartig was von der TGS mitbekommen? Ich denke mal, die Gamescom, die können wir wirklich abhaken, weil die ist jetzt wirklich zu lange her. Ja, da war ja auch de facto nichts. Es ist halt, Gamescom hatten wir damals schon gesagt, wird es erst für uns in Europa zum Oktober hin relevant. Wenn Sony seine PK in Paris da veranstaltet und erwartest du da was? Also jetzt, ich meine jetzt sowas Überraschendes oder sonst irgendwie? Ich gehe fest davon aus, da kommen wir jetzt gleich bei der TGC zu. TGS. TGS, Entschuldigung. Dass da noch was dazu kommt, gerade von wegen Preissenkungen und so weiter und so fort. Meinst du? In Japan haben sie es angekündigt, wenn es so ein Fuffi ist. Ja, also die Preissenkung in Japan, ich meine, klar, Sony ist eine japanische Firma, Japan ist das Mutterland von Sony, aber die PS4 wird natürlich nicht in Japan produziert, sondern in China. Ja. Und die Preissenkung, also so wie es auch dann rüberkam, so die ersten zwei Tage nach, also eigentlich schon direkt danach wurde kommentiert, dass es halt in erster Linie wechselkursbedingt ist. Aufgrund des Wechselkurses des Yens, dass die Konsole plötzlich in Japan überproportional teurer ist als in den anderen Ländern. Deswegen, ich glaube da nicht so richtig dran, dass diese 50 Euro waren es ungefähr, ne? Umgerechnet. Die sie billiger gemacht haben. 48 Euro, glaube ich, wenn du es genau nimmst. Ich glaube ja, deswegen nicht dran. Ich meine, ich vermutlich könnten sie sich mittlerweile leisten. Ich glaube, die haben jetzt mittlerweile schon die dritte Revision der Konsole, vielleicht sogar schon die vierte, ich weiß es gar nicht. Da wird mit Sicherheit im Produktionsprozess was billiger geworden sein. Ich meine, sie verkauft sich ja auch nach wie vor wie Crack an der Straßenecke. Das ist ja unglaublich. Aber genau deswegen haben sie ja eigentlich gar keinen Grund zu reduzieren. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, warten wir es ab. Hat da jemand eine andere Meinung zu? Nee, aber hatten Sie nicht ohnehin gerade erst, also im letzten Podcast, meine ich mich daran zu erinnern, dass wir über die Terabyte PS4 gesprochen haben und ist die nicht jetzt zum Preis der normalen PS4 und Ah ja, okay, das wäre natürlich sowas wie eine indirekte Preissenkung, klar, wenn die zum selben Preis angeboten wird und die 500 Gigabyte Version fliegt raus, dann könnte man das ja schon als Preissenkung sehen, ja. Du kriegst die Konsole aktuell teilweise für 349 oder 369 mitspielt, also nicht die reine Konsole für 399, sondern im Bundle teilweise für 369 oder teilweise 349 gerade aktuell. Ja, und dann wirst du höchstwahrscheinlich keine weitere Preissenkung, selbst wenn es das Event in Frankreich jetzt gibt. Also ich glaube nicht, dass dann noch was kommt. Das war ja damals bei der 360 so, wenn ich mich recht erinnere, die halt ganz lange Zeit eigentlich gar keine offizielle Preissenkung hatte, aber man sie de facto eigentlich jede Woche irgendwo bei MyDeals und sonst irgendwie mit einem Spielebundle und sonst was für 50 Euro unter UVP mindestens bekommen hat, teilweise sogar für 80 Euro mit einem Haufen Spiele dabei und das halt über bestimmt anderthalb, zwei Jahre und das sieht so ein bisschen gerade auch danach aus. Sie wollen keine offizielle Preissenkung rausgeben, aber es scheint so zu sein, dass die Händler die Konsole doch günstiger bekommen, aber der UVP eben nicht verändert wird. Ein paar Punkte müssen die Händler sowieso machen, also die kaufen das Ding ja auch nicht zum VK ein. Mal gucken, was in Paris sagen. Ich meine, ich hoffe innerlich noch so ein bisschen auf Gran Turismo 7. Aber ich glaube, das wird wirklich nichts vor 2060. Ansonsten wird in Paris, ich weiß ehrlich nicht, was sie da ankündigen wollen. Keine Ahnung, vielleicht hauen sie nochmal irgendwie die Katze aus dem Sack und kommen da nochmal mit dem Ding. First Party Hammer. Ja, keine Ahnung. Also es muss ja einen Grund haben. Ich meine, sie haben auf der Gamescom natürlich nichts sagen können, weil die Distanz zu kurz war zur E3. So, die werden irgendwas haben sie sicherlich in Köcher. Jetzt müssen wir mal gucken, was so, vielleicht kommen sie. Ich weiß echt nicht, womit sie kommen. Also ich könnte so viele Sachen, die sie verbessern könnten, aber ob sie das jetzt machen. Also was ich mir dann vorstellen kann für so ein richtig so ein eigenes Event, wo da natürlich dann auch ein paar Augen mehr drauf schauen, ist, dass sie versuchen, das PlayStation VR dann doch ein bisschen mehr zu pushen. Project Morpheus hat ja auf der TGS endlich einen Namen bekommen, PlayStation VR, und ich glaube auch einen Veröffentlichungstermin Anfang 2016. Ein Zeitraum, okay. Ja. Erstes also Quartal. Q1 2016 soll es kommen. Preis, weiß man. Genau, und das wäre doch ein Preis, dass du sagst. Genau, es wird vielleicht ein Preis kommen, vielleicht auch genauere technische Spezifikationen und so eine Liste an Starttiteln, die dann damit kompatibel sein werden. Also ich meine, es gibt ja so einige einige Entwickler von ja, AAA-Spielen, die von vornherein gesagt haben, dass sie kompatibel sein werden, so wie Project Cars, was für mich dann schon tatsächlich ein Kaufgrund wäre. Ich hab das Oculus mal testen dürfen, hier in Karlsruhe beim Retro Games e.V. und das hat mich total weggeblasen. Das war noch die alte Version mit der deutlich schlechteren Auflösung. Also ich bin schon recht begeistert von dem Thema und dieses PlayStation VR vom Konzept her, gerade in Kombination auch mit diesen Move-Controllern, die ja dann doch eine etwas natürlichere Steuerung vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel zulassen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Spaß macht, aber wir warten wir mal ab, was es dann tatsächlich im Endeffekt kosten wird, weil ich sag mal jetzt, die Konkurrenz ist ja mittlerweile doch sehr groß, also neben HTC und Steam und natürlich Oculus, die ja frisch aufgekauft wurden und natürlich dann auch ordentlich vor Kapital nur so strotzen, gibt es ja dann auch noch so Sachen wie das von Samsung, was ja für Leute, die bereits irgendwie ein Samsung-Smartphone oder diese Mini-Tablet-Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen, jemand, der sowas hat, für den wird das ja eine recht kostengünstige Lösung sein, sich dann einfach das Handy da reinzuschieben und aufs Gesicht zu schnallen. Ja, aber willst du ein Android-Spiel... Also ich find die Oculus-Sache, die finde ich geil. VR müssen wir halt schauen, was da passiert. Vom Preis her, also ich tendiere wahrscheinlich eher so im Kopf um 250 Tacken, würde ich schon rechnen. Und ich glaube, die Oculus soll ja auch so eine Rechnung kosten. Das wird schon was werden, aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon großen Markt einschlägt. Also das wird nur hier erstmal Nische sein, so wie die Move-Controller früher. Gucken. Vielleicht klappt es jetzt endlich mal mit den Dingern. Wer weiß. Aber die haben ja noch mehr angekündigt. Also die haben, eigentlich war die Tokyo Game Show eigentlich mehr so eine Gimmick-Veranstaltung. Also vom Hardware-technischen gesehen, spieletechnisch war da eh nicht so viel Dolles bei. Die haben zum Beispiel so Faceplates angekündigt. Das sind quasi die, wir haben ja diese Hochglanzplatte oben drauf, wohinter sich die Festplatte verbirgt. Die haben sie jetzt halt farblich, kann man die noch anders bestellen, in so schrillen Blautönen und Rottönen und Also für die, die es noch nie ausprobiert haben, diese Faceplate, diese Hochglanzecke oben links, genau, die kann man einfach ohne Werkzeug oder sonst was einfach nach links, glaube ich, wegziehen und dann ist die ab. Also das ist halt sehr einfach zu handhaben, das Thema. Gerade wenn man die Xbox 360, gab es die nicht auch mit irgendwelchen komischen Faceplates? Ja, genau. Diese Frontplatte, wo der Druckknopf drauf war, die konnte man abnehmen, soweit ich das noch im Kopf habe. Ja, genau. Und dann konntest du dir in verschiedenen Designs kaufen und ist doch auch nicht wirklich gut angekommen bei den Kunden. Ja, das sind halt die gleichen Kunden, die sich irgendwelche Tribal-Aufkleber da draufkleben, irgendwie seitlich. Exakt, oder sich die Heckscheiben bekleben mit Tribals und oh, jetzt kriege ich wieder Hassmails. Super. Ja. Ach du, hör mal, da können wir die Hand reichen. Also, ja. Hat noch jemand irgendeine Tribal große... Ich nicht. Tribal, nein, irgendwas zum Thema Paris Game Show, irgendwas, wo er glaubt, das wird sein, da wird was kommen, da wird was passieren. Ja, die Controller. Controller? Die Controller. Hast du die Controller nicht gesehen? Die sind sensationell. Die gibt's jetzt in Gold und in Silber und. Ach, okay. da hat auch irgend so ein Vogel im PGC letztens da, oh, hier neue Controller sind raus. Ach so, die Geschichte mit den Aufklebern da, die, da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, ne? Tribal Heckscheiben Tattoos. Ja. Also wobei ich muss jetzt sagen, ich habe mir zum Beispiel, weil bei mir ist von den Controllern, die ich habe, die Gummierung langsam abgegangen und ich habe mir jetzt die Xbox One Controller Sticks da eingebaut, weil ich einfach keinen Bock hatte, mir jetzt wieder für 70 oder 50, 60, 70 Euro einen neuen Controller zu kaufen, nur weil diese Gummierung abgeht, wo dann wahrscheinlich irgendwie wieder nach 6 Monaten oder so die Gummierung ab ist. Und die Sticks von der Xbox One und das Tauschen war echt relativ einfach und die Sticks sind eigentlich ganz cool und ich habe so das Gefühl, dass ich sogar ein bisschen mehr Grip habe. Definitiv, ich habe die ja schon seit anderthalb Jahren drauf, glaube ich. Erst auf einem Controller, dann habe ich es direkt auf dem zweiten gemacht, weil ich es so toll fand und die sind der Hammer. Also ja. Das ist jetzt für mich auch wirklich der perfekte Controller, weil ich finde den PS4-Controller klein bisschen ergonomischer als den Xbox One Controller. Mhm. Und wenn man natürlich auch dieses symmetrische Stick-Layout von jeher gewohnt ist, dann fühlt sich das sowieso dann wieder ein bisschen besser an. Aber diese gummierten Sticks, die waren dann, wie der Sören schon sagte, halt wirklich ein Knackpunkt. Die waren natürlich deutlich besser als auf der PS3 oder PS2. Keine Frage, aber im Vergleich zu diesem Xbox One Stick, der mit diesem geriffelten Rand, ist das halt echt nochmal ein Unterschied. Ja, nur weil die Gummierung kaputt ist, muss man ja sich nicht gleich einen neuen Controller kaufen. Also nee, klar. Nütze nicht. Und deswegen habe ich dann bei mir die Sticks getauscht. War sehr einfach, wer das machen möchte. Mhm. Nur zu, weil, wie gesagt, ist eine schöne, einfache Sache. Und vor allem ist es auch sehr günstig. Also man kann sich natürlich auch die Original PS4 Sticks bestellen, bei eBay, bei Amazon, wo auch immer. Egal ob jetzt PS4 oder Xbox One Sticks, das kostet 2, 3, 4 Euro vielleicht. Also ich habe jetzt für 4 Sticks habe ich jetzt 6 Euro bezahlt. Ja, also, ja, siehst du mal. Ich habe jetzt für einen kann ich auch 170 Euro bezahlt, das ist schlecht, ne? Mhm. Scheiße. Ja, aber die Sticks kaputt fahren? Nein, ich bin ja so eine Style-Gure und zum 20. habe ich mir halt jetzt den grauen Controller gegönnt, den Heckscheibenaufkleber. Hm? Nee, nicht den, den Sony Controller in Grau zum 20. Jubiläum der PS1. Den habe ich mir halt schon jetzt kultig. Ja, ja, da Amazon hat mir den empfohlen. was soll ich machen? Was soll ich da machen? Da muss ich halt Amazon einfach das spielt, ne, dann muss das schon Hand und Fuß haben. Also die machen das ja nicht umsonst. Nein, gar nicht. Und Amazon hat mir auch PS für 45 Euro empfohlen. Ja, da konnte ich auch nicht nein sagen. Also das ist halt. Das kriegst du jetzt für 39 Euro jetzt gerade heute Nacht bei Saturn im Late Night Shopping. 39 Euro. Dann auch darfst auf. Du doch jetzt dem Mick nicht sagen. Ich meine, bis doch. Eben hat er noch... Vor allem darfst du das jetzt auch im Podcast nicht sagen, weil der ist eh frühestens morgen online und dann kann eh keiner mehr zuschlagen. Wolltest du ja Mick sagen. Ah. Das Schlimme ist, ich darf jetzt noch nicht mal mehr Auto fahren, weil ich Wein trinke. Scheiße. Fahr für 40 Euro mit dem Taxi zum Saturn und zurück. Nein, du kannst es ja zum Online-Shop, ne? Also. Im Online-Shop 39 Euro. Ja, aber dann habe ich es ja erst Freitag. Prime liefert morgen. Ja, das ist wohl so. Theoretisch. Nee, praktisch. Bei mir praktisch. Okay. Also dann machen wir da jetzt mal, ich glaube, einen Cut mit komischen Hardware-Modifikationen und Controllern und so weiter. Wieso? Wir haben doch die wichtigste Hardware-Modifikation haben wir doch vergessen, obwohl das ist ja eigentlich eine Software-Modifikation. Wichtigste Hardware-Modifikation? Also wenn du jetzt auf die Firmware 3.0 hinaus willst, genau das Thema wollte ich jetzt eigentlich anreißen. Habe ich dir deine Überleitung versaut? Oh, ich habe es ja gerade schon, nicht schlimm, ich habe es ja gerade schon erwähnt, heute ist der 30.09.2015, der Tag, an dem die Firmware 3.0 erschienen ist. Toll. Und um es kurz zu sagen, lame. Einige von uns sind heute ganz hektisch zur Konsole gerannt, haben sie hochgefahren, installiert und waren, ich sag mal vorsichtig, enttäuscht. Ich gebe einfach mal das Mikrofon jetzt mal an Sören und Jan rüber, die sich, glaube ich, heute am meisten darüber beschwert haben. Was sind eure ersten Eindrücke von der neuen Firmware? Tja, Jan, möchtest du anfangen? Sie hackelt. Das ist mein erster ganz großer Eindruck von der neuen Firmware, dass sie in den neuen Features ruckelt und noch nicht rund läuft. Sie bietet einige neue Features. Das erste, was sofort auffällt, ist, dass im Dashboard oben ein Kalender jetzt zu sehen ist, wo man sich Events anschauen kann, beziehungsweise wo man sich für Events eintragen kann, beziehungsweise wo man interessante Events... Direkt mal gemacht heute. Ja, du hast bestimmt für deine Project Cars Geschichten was super Spannendes gefunden. Ich habe für meine Belange überhaupt nichts gefunden. Was glaube ich dir gerne. Wasser Island, also zum Kotzen. Ich verstehe den Sinn zurzeit noch nicht. Das ist vielleicht auch ein Feature, was noch ausgebaut wird, was noch gefüllt wird. Dann gibt es die Communities. Da muss mich der Sören jetzt mal bitte unterstützen, bevor ich was Falsches sage. Aber ich glaube, das ist nichts weiter als PlayStation Gentleman Club irgendwie auf billig auf die PS4 gezogen. Ja, so könnte man das umschreiben, ja. Genau das habe ich heute auch getan, da kommen wir gleich zu. So, also da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen in den Beschreibungen, die vor der Veröffentlichung der Firmware 3.0 kam, aber ich habe eine Community, also ich habe jetzt keine Community erstellt, aber ich bin einer beigetreten und bin einer beigetreten, so, und einen Mehrwert habe ich in den ersten Stunden nicht erlebt. Dann hallo, du bist Mitglied einer Community. Du wirst halt sehen, wenn die spielen, wenn du in der Community jemand spielt, kannst du sehen, dass der gerade das Spiel spielt. So wie in der Freundesliste, so, ne? Genau. Also, aber halt auch mit Leuten, wo du nicht befreundet bist. Also du kannst ja auch in einer Community sein mit Leuten, mit denen du nicht befreundet bist. Ja, das habe ich Nachbarschaft. Bis wie viel Mann ist denn diese Community begrenzt? Jetzt mal so als. Ist sie begrenzt? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Das weiß also ich habe dort nichts gesehen an Begrenzung. Ich habe mal einen Haufen Einladungen rausgehauen, aber keine Ahnung. Also gute die Frage. PlayStation Gentleman Community hat jetzt Stand jetzt schon 13 Mitglieder. Ja, immerhin. Das wird sich ja morgen schlagartig ändern, wenn alle diesen Podcast gehört haben. Ja, das Problem ist ja, du musst entweder mit einem befreundet sein, der in dieser Community ist, oder wir müssen so fame sein, dass wir halt bei den Communities unter den Top-Communities, also unter den am beliebtesten Communities sind, weil du kannst nicht nach Communities suchen. Du kannst jetzt also nicht hingehen und sagen, oh, da gibt es eine PlayStation Gentleman Club Community, da möchte ich jetzt nachsuchen. Nein, du musst entweder jemanden haben von deinen Freunden, der da drin ist, oder halt, erhoffen, dass diejenige gerade so fame ist, dass sie da irgendwo drin steht. Sagen wir. Aber dann, fame können wir ja, ne? Dann gibt es das Feature Lieblingsgruppen, ist das richtig? In der Favoriten, also ich habe die Konsole auf Englisch stehen, da ist es halt Favorites. Ja. Da also ich hier auf Deutsch heißt es Lieblingsgruppen. Lieblings. Ach du Scheiße. Was ein Bullshit. Zum Glück habe ich es auf Englisch stehen. Das ist sozusagen WhatsApp-Gruppen-Chat auf der PS4 ohne Tastatur. Oder wenn man halt eine Bluetooth-Tastatur hat wie Martin, dann ist alles schön, aber die meisten Menschen werden sowas nicht haben und freuen sich jetzt auf ihrer iPhone- oder Android-App auf dem Handy über zigtausend Benachrichtigungen, weil natürlich jeder eine Lieblingsliste anlegt und dadurch dann sozusagen jeweils ein eigener Chat eröffnet wird, was für mich der größte Scheiße ist. Das hat mich ja wirklich am meisten enttäuscht. Genau, weil ich habe gedacht, ich kann jetzt hingehen und sagen so, ich nehme jetzt meine Freunde und schieb die in irgendwelche Schubladen, ne? Das Schubladendenken, meine Freunde kommen alle in irgendeine Schublade. Das brauchst du auch, ne? Kleiner Autist. Ja, nee, aber du, ich habe 83 Freunde oder so bei mir jetzt in der Liste. Und du weißt teilweise nicht, wer ist das, was weiß ich, wer spielt jetzt von dem Battlefield? Kannst du die Leute, die Battlefield 4 spielen, packst du in eine Gruppe. Leute, die Destiny spielen, packst du in eine Gruppe. Leute, die NHL spielen, packst du in das eine Gruppe. Das kannst du ja soweit machen. Ja, toll. Dann hast du aber einen Gruppenchat. Genau. Alle Leute kommen in diesen Gruppenchat und da hast du nicht gesehen. Das ist doch total bescheuert, was soll das? Vor allen Dingen, wenn du dann eine Gruppe machen willst mit Leuten, hier, die Leute nerven mich. Ich meine, gut, die würde ich aus meiner Freundesliste schmeißen, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Butler in eine Gruppe schmeißen will, wo ich sage, oh, den Butler, mit dem möchte ich nicht so viel zu tun haben. Mit anderen Menschen, die sich beschweren. Genau, dann, weil der immer meckert und das möchte ich nicht und dann packe ich ihn in eine Gruppe und dann sieht er vielleicht die Gruppe der Doofen oder sowas, keine Ahnung. Weil das ist doch, nee, das ist. Ich fühle mich ja fast gemobbt, ne? Verstehe ich jetzt nicht, warum? Gut. Also als ich die Screenshots damals davon gesehen habe, die waren eben auch auf Englisch, wo es dann hieß, ja, hier kannst du Favoriten anlegen, habe ich mir gedacht, okay, du kannst halt, ich sag mal, ähnlich wie auf der Xbox 360 besser gesagt, kannst du halt, ich sag mal, deine Freunde, mit denen du am häufigsten spielst oder kommunizierst, wie auch immer, halt in so einen Favoritenordner stecken und dann werden sie halt irgendwie gesondert angezeigt, sodass du sagst, okay, von meinen 100 plus Leuten in der Freundesliste will ich vielleicht auch nur Benachrichtigungen bei denen haben, wenn die irgendwas machen und vielleicht bei den anderen nicht, die sollen zwar in meiner Freundesliste bleiben, aber ich will die jetzt vielleicht nicht so sehr im Fokus haben. Das habe ich mir jetzt darunter vorgestellt. Und das ist dann im Grunde, ich meine, klar, werden diese Favoritenlisten werden zwar in der Freundesliste angezeigt separat, aber es ist tatsächlich nichts anderes als ein Gruppenchat. Ja, und das ist, finde ich, irgendwie daneben. Ist genauso blöd, dass du keine eigenen Events erstellen kannst oder dass du aus einer Community heraus keine Events erstellen kannst. Was soll das, weißt du, das wäre doch geil gewesen, wenn man jetzt sagen könnte, so, wir haben jetzt unseren PlayStation Gentleman Club Montag, wo wir Battlefield spielen, das tragen wir im Kalender ein, tragen, was weiß ich, stellen das in die Community oder laden die Leute ein, wo wir wissen, dass die immer dabei sind oder wo wir denken, die dabei sind. Nee, das geht alles nicht. Da sind nur irgendwelche vorgefertigten, blödsinnigen Events, die mich eh nicht interessieren. Sorry, aber das sind doch die Events von den Spielen, ne? Also so WXP Weekend und all so ein Kram. Genau sowas. Oder halt bei und dann wirst du bei Dingens eben irgendwelche Time Trials. Ja, ich habe nämlich auch gedacht, dass man Events erstellen kann, ja. Die gehen ja auch davon aus, dass der durchschnittliche PlayStation 4 Spieler keinen Zugang zum Internet hat oder zu anderen Quellen, die ihm dann schon erzählen, dass es ein WXP Weekend gibt für seine Spiele. Also, ja gut, ich weiß das im Zweifel nicht, aber wie gesagt, ich hätte den einen anderen Nutzen, so wie ich das gedacht hätte, hätte ich wesentlich besser gefunden als das, was es jetzt ist, weil ich es mir einfach auch anders vorgestellt habe. Ja, wo wir dann bei den Funktionen sind, die nicht funktionieren, der größte Knaller ist wirklich, wo ich auch dachte, Mensch, endlich mal die gute Alternative zu Twitch, YouTube Live, ist in Deutschland leider nicht verfügbar. Das ist ein Satz, den haben wir in Deutschland ja schon wirklich jahrelang gehört, wenn es um YouTube ging. Gerade du kannst streamen kannst du, das funktioniert, aber es kann keiner in Deutschland gucken. Es kann jemand in Österreich gucken oder wie auch immer, aber in Deutschland wird den Stream keiner gucken können, es sei denn, du gehst über einen Proxy. Ja, aber sorry, bevor ich jetzt Leute dazu nötige, dass sie sich meinen Stream über einen Proxy angucke, angucken, benutze ich doch Twitch, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Also, Twitch, aber also YouTube ist natürlich deutlich schneller. Ich habe es vorhin getestet. Ja. YouTube ist natürlich deutlich benutzerfreundlicher, größere Verbreitung, schneller und besser in soziale Netzwerke zu integrieren als Twitch. Und der Twitch-Player ist einfach noch ein bisschen überfrachtet. Ne? Also klar, aber wenn die Leute, von denen du willst, dass die es gucken, eben aus Deutschland kommen, dann hat es halt keinen Sinn. Aber es passt nicht, genau, es ist richtig, Es passt, also Twitch passt nicht zu dieser, alles ist so easy peasy mit der PS4, ne, dieses schnell mal eben zum Spiel reinhüpfen, das, was wir ja auch schon, was ja teilweise auch schon wirklich gut funktioniert. Ich weiß noch diese Werbespots, als die PS4 erschienen ist, ne, so, der sitzt hier auf der Couch, der andere sitzt da auf der Couch, und der andere, wir sehen das, wir spielen ein Spiel, ich join mal eben dazu, alles ist so easy peasy. Das ist mit Twitch einfach nicht. Also Twitch ist einfach da so ein bisschen mit dem Stream auch ein bisschen umständlich, irgendwie zu überladen und ach. Twitch ruckelt auch sehr viel bei dabei. Das wäre mit YouTube einfach so viel cooler geworden und da ist einfach dieses deutsche GEMA-Copyright-Scheißsystem einfach, weiß ich nicht, das nervt einfach nur. Vielleicht wird sich da ja noch was tun in der Hinsicht. Next one. Was gab's noch für Features in der Firmware 3.0? Ich glaube, eins, das bei den meisten hier von uns an uns vorbeigegangen ist, beim Andreas vielleicht nicht, weil er in die relevante Usergruppe gehört, ist die neuen Parental Controls. Sprich, man kann jetzt pro Spiel, pro App, pro was weiß ich was, kann man jetzt wirklich Altersbeschränkungen einstellen für seine Kinder, die bereits in der Lage sind, Konsolen zu bedienen. Sowas habe ich nie benutzt, weder für Junior noch für irgendjemanden anderen. Aber es könnte ja Menschen geben, die das tun. Das stimmt. Ja. Aber ich kann noch mal zu den anderen Features ja auch was sagen. Also es ist ja jetzt nicht nur das, was wir jetzt gesagt haben. Zum Beispiel hast du ja zum Beispiel auch jetzt einen extra PlayStation Plus Bereich oben mit im Homescreen. Du hast 10 GB Online-Speicher, den haben sie Oh ja, ganz wichtig. Das ist eigentlich das tollste Feature von allen. Wir wollen ja auch über die positiven Sachen reden. Genau, du kannst jetzt 10 Sekunden Videos bei Twitter teilen, aber halt nur 10 Sekunden. Was ist noch? Du kannst jetzt, wenn du siehst, was weiß ich, der Hömmer spielt jetzt gerade Bloodborne, dann kannst du jetzt sagen, hier, bitte übertrag das, ich möchte dir zugucken. Alles cool. Ja, das ist ganz, also ich habe vorhin. Also auf Knopfdruck quasi. Auf Knopfdruck, genau. Anfragen, weil sagen kannst, das konntest du ja auch schon vorher. Ja, klar, aber ich habe vorhin Antoy Dawn gespielt und dann habe ich auf einmal eine Einblendung gekriegt, hier, der und der möchte ganz gerne, dass du das Spiel überträgst. Dann drückst du nur noch. Du wirst mich hassen in den nächsten Wochen, ne? Ja, ich weiß. und dann drückst du nur noch einen Knopf und dann, kannst du es übertragen. Und was ich ganz gut fand, wenn du später nochmal überträgst, dann fragt er, möchtest du mit den Einstellungen, die du vorhin gemacht hast, jetzt die Übertragung starten? Und dann musst du wieder alles neu eingeben. Also sonst ist es so, wenn du auf Stream gegangen bist, musstest du alles nochmal neu einstellen und sagen, wie heißt der, was weiß ich nicht alles, die Qualität. Und jetzt gingst du dann nur noch auf Übertragen und er hat gesagt, möchtest du das genauso übertragen wie vorhin? Und dann startet er sofort den Stream und du musst nicht erst noch durch diese einzelnen Einstellungen dadurch. Dann kannst du noch die Screenshots umstellen von JPEG auf PNG, was ja eine höhere Qualität bieten soll. Wobei mir da aufgefallen ist, dass du auch jetzt, oder ich weiß nicht, ob es schon vorher war, du kannst deaktivieren, dass du, also normalerweise ist es ja so, wenn du eine Trophy gekriegt hast, hat er einen Screenshot gemacht. Das kannst du ausstellen. Ich weiß nicht, ob es vorher schon war, mir ist es jetzt erst mit der Firmware 3.0 aufgefallen, dass du da das ausstellen kannst, weil weiß ich nicht. Also ich brauche jetzt zum Beispiel nicht bei jedem Trophy, ich kriege irgendwie einen Screenshot. Nee, das müllt dir ja da irgendwie auch alles zu. Das wird total unübersichtlich, wenn du ständig irgendwelche Screenshots auf der Platte hast, die du gar nicht haben willst. Ja, wenn das mal wirklich einen Screenshot suchst. Auch vorher, glaube ich, soweit ich das im Kopf habe. Und ganz wichtiges Feature, du kannst jetzt in der Nachrichten-App kannst du jetzt Sticker verschicken. Sticker? Sticker, ja. Sticker. Also was für Sticker? Pokémon-Sticker? Also Sticker ja, für uns Menschen über 30, große Smileys. Ja, genau. Geht / Ponystream? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es, zum Beispiel... Wenn nicht, haben sie schon versagt. Von Uncharted 4, von Neck, von Little Big Planet 3 und von Resogun sind jetzt schon welche da. Und es sollen aber auch noch weitere folgen. Das sind jetzt so, also die auf jeden Fall die angekündigten Features von der Firmware 4, die ich auch schon so gesehen habe, wo ich an anderer Stelle auch schon meinen Senf zu abgegeben habe. Ja, der Sinn ist nicht gerade so. Also ich bin enttäuscht. Ich habe mir viel mehr erwartet. Und wie gesagt, bin da jetzt so ein bisschen enttäuscht von der Firmware. Also bei dem Community-Kram, da habe ich mich wirklich am meisten darüber gefreut, dass ich dachte, man könnte dort Events erstellen, sprich unser montäglicher Battlefield-Abend, dass ich den direkt auf der PS4 erstellen kann und alle, die Lust haben, dazu einladen kann, sodass ich dann auch direkt auf der PS4 sehe, wer wird denn dran teilnehmen und wer nicht. Das wäre natürlich super. Das soll wohl noch kommen, habe ich gehört, so dass man Events dann tatsächlich auch selbst erstellen kann. Bei irgendeinem der nächsten Updates, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ansonsten, der Sören hat es ja schon erwähnt, ich habe dann heute Morgen oder heute Vormittag direkt mal eine PGC-Community erstellt, zu der natürlich dann jeder auch herzlich eingeladen ist, beizutreten, wenn er nicht eh schon eine Einladung mittlerweile bekommen hat. Ich weiß nicht, ob man die Einladung sieht, wenn man die Firmware noch nicht aktualisiert hat, oder das sollte bei den meisten morgen erledigt sein. Das wird nicht funktionieren. Also du musst erst die Firmware aktualisieren, dann funktioniert das, sonst wirst du automatisch immer wieder rausgeschmissen aus dem Ding. Okay. Das habe ich nämlich vorher probiert, habe dann meine Firmware aktualisiert und dann kam ich auch rein und hat es funktioniert. Man muss übrigens kein PGC-Mitglied bei Google Plus sein. Man darf auch so mitmachen. Weil es gibt ja Leute, die sind jetzt nicht so aktiv bei Google Plus. Und bevor da irgendwie welche Fragen kommen, denke ich, sollte man ruhig erwähnen, dass wir da kein Problem mit haben, wenn wir dort auch externe, sonst musst du es rausschmeißen. Wobei natürlich die Beitrittskriterien dieselben sind. Ja. Vorstellungen, Fotos, alles. Genau, mein Haus, mein Hund, mein... Ich habe übrigens, was ist eigentlich mit unserem Wohnzimmer-Rubrik? Ist die tot jetzt oder kann ich mein Wohnzimmer wieder löschen? Ja? Nein, sollst dein Wohnzimmer nicht löschen, du brauchst das noch. Nee, das stimmt. Also kannst du ja gerne hier mal einen Aufruf starten. Ich glaube, ich habe es selbst auch noch nicht gemacht. Vielleicht tue ich das dann auch mal. Meine Moderatoren-Kollegen. Meine Spielehöhle fotografiere. Werde ich mal tun, ja. Ich gelobe Besserung. Ist bei mir halt total unspektakulär, deswegen habe ich es einfach gelassen. Fotografiert dann im PlayStation 4. Toll. Im Ruhemodus, dann sieht der goldene Streifen so cool aus. Ja. Geht, ne? Ja, nächstes Thema. Kommt, Leute, wir haben doch keine Zeit. September, Oktober ist ja immer ganz klassisch der Zeitraum, wo der ganze Batzen an Sportspielen erscheinen. Und ganz vorne dabei ist natürlich immer der Sören, ne? Mit FIFA, PES, NHL, schieß mich tot. PES bin ich raus. PES bist du raus. Warum eigentlich? Das wäre doch schon mal ein guter Einstieg. Ja, aber kann ich ganz kurz erwähnen, mir fehlen die Lizenzen, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin so ein Lizenz-Junkie. Kenne ich. Da habe ich was. Wenn ich FIFA spiele, möchte ich ganz gerne auch Okay, vielleicht nicht gerade mit dem HSV spielen, aber dann möchte ich schon mit Werder spielen. Niemand will mit dem HSV spielen. Die Vorlage musste ich dir jetzt geben. Habe ich wieder Pizarrerei gemacht. Hey, hey, hey. Und von daher komme ich einfach nicht mit PS klar, weil wie gesagt, da fehlt mir definitiv die Lizenz. Ja, da habe ich direkt eine coole Info. Ich meine, eigentlich ist es ja, wollten wir dieses Thema ja ein bisschen außen vor lassen, für kommen wir nachher drauf. Aber PS wird was Cooles haben, die ist ja das allererste Mal. Und zwar werden diese Custom Patches mit eingeführt auf der PS4. Sprich, die Community bastelt ja auf dem PC schon seit etlichen Jahren immer wieder ein Bundesliga-Patch ein mit den aktuellen Daten, mit den halbwegs vernünftigen Trikots und so weiter und so fort. Das wird dieses Jahr auch auf der PS4 möglich sein und das Update soll Mutmaßung irgendwann im Oktober erscheinen. Also läuft das dann über USB oder kannst du das genau, direkt also über die Konsole ziehen oder wie funktioniert das? Also genau, Internet? du hast quasi so ein wie ein Forum, ein PS-Forum, da kannst du dann die Daten auf einen USB-Stick ziehen und dann darauf oder darüber dann auf die PS4 quasi transportieren. Das soll möglich sein. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht so genau. Das werde ich dann ab morgen sehen. Aber das ist eine geile Nummer und das war für mich dieses Jahr der ausschlaggebende Grund, warum ich mir PS hole. Absolut. Okay. Gut, dann wäre das nochmal irgendwie eine Überlegung wert, aber. Ja, wenn es gut funktioniert, sage ich dir Bescheid und dann. Der Hase. Okay. Sonst noch was dazu? Ja, wollen wir jetzt auf den Kampf der Giganten eingehen oder wollen wir das später machen? Mach du mal. Ist gerade der richtige Zeitpunkt. Kampf der Giganten. Jetzt werden einige von unseren Zuhörern wahrscheinlich denken, Moment, das habe ich schon mal gehört. Genau. Kampf der Giganten ist quasi der Vergleich zwischen FIFA und PS. Diesen Vergleich scheuen wir dieses Jahr, weil ich bin mit dem Sören, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen Fußball spielt auf der Konsole. Jan wahrscheinlich auch ein bisschen. Wir sind da nicht so ganz bewandert, aber wir haben da so ein paar Bekannte, die sich da ein bisschen besser mit auskennen. Und das ist der gute Hups und der Holle und der Proxy natürlich auch. Die werden sich im ersten DVP ganz ausgiebig mit dem Kampf der Giganten beschäftigen. Da wollen wir jetzt schon mal ein bisschen Werbung für machen, weil wir einfach nicht die Zeit haben. Wir sind jetzt bei einer Stunde 23. In 7 Minuten schaffen wir das nicht hinzukriegen und das machen dann die beiden Jungs wahrscheinlich zum Tag der deutschen Einheit wird der Podcast dann online kommen. Also wir sind nicht bei einer Stunde 23, Mick, wir sind bei einer Stunde. Die 23 so, Minuten vorher war SV Werder Bremen und ach so. Soundcheck. Ach stimmt, das war der andere Podcast. Was aber nicht heißt, dass du jetzt eine halbe Stunde... Nein, also wie gesagt, hört da rein, am 3. Oktober soll sie wahrscheinlich online sein, so wie der gute Hubs mir sagte. Und da erfahrt ihr alles über FIFA und PES und wer ist besser, wer ist größer, wer hat alles. Also hört da rein, wir verweisen da gerne drauf, auf unsere große Schwester. Genau. Sportspiele, da gab es noch ein paar andere. Ja. Sören, mein Lieber. Also ich habe hier noch, wie wir vorhin schon erwähnt, NHL rumfliegen, ja. Sag ich jetzt mal so. Bin ich dieses Jahr super begeistert von, macht mir wieder sehr viel Spaß. Letztes Jahr war das ja quasi relativ verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Und es sind alle Features drin, es spielt sich sehr gut, es läuft flüssig, das Menü ist super. Sinnvolle Ergänzungen zur Vorversion, also auch im BFPro-Modus, wo du halt Trainings absolvieren kannst, also automatische Trainings absolvieren kannst. Du hast einen Trainer im Spiel, wie bei FIFA 16, wo du jetzt siehst, was du für Aktionen halt dementsprechend mit welcher Taste machen kannst. Auf dem Eis für Einsteiger sehr, sehr gut und ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel inzwischen. Ich habe da direkt eine Frage. Ja. Was mit den Playoff-Bärten? Ja, die sind jetzt auch dabei. Also das ist ja das Killer-Feature schlechthin. Playoff-Bärte und Maskottchen. Nein, wenn du jetzt in die Playoffs kommst, dann wachsen dort wirklich die Bärte. Sogar beim BE Pro kannst du einstellen, wie dein Bart aussehen soll und wie der wachsen soll, wie kurz der während der Saison sein soll. Und halt in den Arenen hast du jetzt Maskottchen, die dann zwischendurch auch eingeblendet werden. Das siehst du dann auch, während gespielt wird. Das mit den Bärten siehst du halt bei den Naheinblendungen zwischendurch, ja. Und die Maskottchen siehst du halt auch in den Unterbrechungen. Aber das sind auch nicht, also es ist nicht nur der kosmetische Aspekt, sondern die Werte verändern sich dann auch noch von dem Spieler an sich oder wächst wirklich nur der Bart? Ja, wächst, glaube ich, wirklich nur der Bart. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen spielerischen Einfluss hat. Es ist einfach nur eine kosmetische Darstellung. Balance und Selbstbewusstsein verändern sich. Wahrscheinlich. Abgesehen von diesem Fanservice sah die Grafik ja wahnsinnig gut aus, ne? Die Grafik ist, also wobei die Grafik ist jetzt nicht so viel besser als im Vorjahr, aber sie ist schon sehr gut, ja. Ja, das, was man sehen konnte. Ich glaube, der NHL-Fan, der ist begeistert und ja, also wie gesagt, ich habe bisher auch in meinem Freundeskreis, habe ich ja einige, die spielen und die sind auch alle sehr, sehr zufrieden jetzt mit der Version. Also es ist jetzt, klar gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, Sachen, die einen ärgern, aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr, sehr gut geworden. Um das kurz anzureißen. Ja, ist ein EA-Spiel, ne? Ja. Ja, ist ja nicht selbstverständlich, ne, dass EA-Spiele gut werden. Vor allem EA-Sportspiele. Ja. Richtig, da kommen wir dann auch, das ist, glaube ich, die Vorlage zum nächsten schönen Spiel von EA. Madden 16. Hm. Ich habe es selbst nicht gespielt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es nur in meinem Freundeskreis sehr gut mitbekommen. Weil der, ich glaube, der Online-Franchise-Mode, also du kannst halt diesen Saisonmodus halt auch online spielen, entweder ist der oder der normale Franchise-Mode ist einfach nicht spielbar. Du kaufst ein Spiel und kannst quasi den Saisonmodus nicht spielen, weil er stürzt nach jedem Spiel ab. Er speichert das zwar, aber er geht halt nicht zurück ins Hauptmenü, sondern er zeigt dir die ganze Zeit nur diesen Ladebildschirm an oder wo er das Menü eigentlich aufbaut und du musst das Spiel dann beenden und neu starten, um so deine Saison weiter spielen zu können. Und das ist natürlich schon ja, ein ganz, ganz großer Fail. Also selbst der Patch, der heute gekommen ist, ich weiß jetzt nicht, wie groß der war, ich habe vorhin noch mit einem Bekannten drüber gesprochen, er sagt, es hat nichts geändert. Also die Situation ist immer noch dieselbe, dass du halt den Franchise-Mode nicht spielen kannst. Da hat das Qualitätsmanagement mal wieder richtig gut zugeschlagen. Ja, das ist wahnsinnig. Und das ist natürlich, ja, und EA scheint da momentan auch nicht gerade sehr, sehr viel dran zu tun oder dran zu ändern. Er sagt, momentan ist da keine Änderung in Sicht. Ja. Was für eine Bankrotterklärung. Super. Ja, dann die andere große Sportbildsparte, die wir jetzt ein bisschen ausgelassen haben, weil sie wahrscheinlich auch dieses Jahr sich keiner kaufen wird, das ist das Thema Basketball, NBA. Genau, Blood Bowl, Entschuldige. Blood Bowl und, wobei wir ja ausführlichst über Blood Bowl gesprochen haben heute. Blood Bowl, mein Gott, ich fange ja schon an. Ich brauche noch ein Bier. NBA, NBA 2K und eben auch NBA Live von EA, was ja im letzten Jahr tierisch in die Hose gegangen ist und auch zu Recht ganz fürchterliche Kritiken abgeräumt hat. Ich habe die Demo von dem neuen NBA Live kurz gespielt. Und muss sagen, ja, ganz nett, keine Vollkatastrophe, aber jetzt im Vergleich zu NBA 2K, was ich mir vor knapp 2 Jahren mit dem Release der PS4 geholt habe, ist es halt immer noch grottig. Auch grafisch furchtbar enttäuschend, finde ich. Also jetzt sicherlich grafisch kein schlechtes Spiel, aber wenn du das mit NBA 2K vergleichst, das ist halt wirklich, also da fängt's mit den Bärten an und hört wirklich mit realistischen, ruckelfreien, flüssigen Körperbewegungen auf. Also das ist halt immer noch irgendwie eine andere Hausnummer. Und ich habe gar nicht den Vergleich zum aktuellen NBA 2K. Okay. Ich bin da raus, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe nur gehört, wie gesagt, dass diese NBA 2K-Serie großartig sein soll. Ich habe die Tests gelesen, letztes Jahr, vorletztes Jahr auch, dass die NBA, die Serie von EA halt so wahnsinnig dagegen ablust, dass es wirklich schon ja schlimm sein soll auch, ne? Also oder auch massiv dieser dieses Qualitätsgefälle zu diesen beiden Marken das ist also das eine von EA quasi schon gar nicht spielbar sein soll, so schlimm, weil muss man sich auch mal vorstellen. Also wer hier gerade bei mir im Hintergrund so ein Gebimmel und ein Vibrieren hört, das ist der großartige PGC-Gruppenchat, der gerade auf meinem Handy explodiert. Mhm. Das tolle Feature mit Favoritengruppen erstellen. Der Sören hat da heute eine schöne Gruppe erstellt mit, glaube ich, um die 20 Leute. Ich bin schon wieder raus da. Ja, das ist gut. die unterhalten sich jetzt gerade. Oh, die unterhalten sich über etwas, was wir auch vorhin bei Wer hat was gespielt völlig unterschlagen haben. Was denn? Nämlich die Rainbow Six Beta. Mensch, da brauche ich ja gar keine Überleitung. Ha. Rainbow Six Beta ist verlängert auf 4.10. Rainbow Six Beta ist zum einen verlängert auf den 4.10. Zum anderen haben wir gerade, die daran teilnehmen, haben wir gerade alle eine E-Mail bekommen mit Keys, die wir bitte an unsere Freunde verteilen sollen. Was wir natürlich jetzt gleich im PGC auch fleißig machen werden. Hab ich schon. Tatsächlich. Während wir hier podcasten um 22.16 Uhr hat der Sören Keys verteilt, Mensch, das ist Multitasking at its best. Ja, Sören, die Beta, du hast ja ein bisschen mehr gespielt als ich. Ja, ich habe ein paar Runden gespielt, muss dazu sagen, ich bin ein bisschen traurig, weil halt der Singleplayer-Mode komplett gestrichen wurde, der wird also quasi nicht mit drin sein und somit wirst du nur ein reines Multiplayer-Spiel haben und ich weiß nicht, ob sich das dann dementsprechend lohnt. Die Modi, die wir gespielt haben, waren alle sehr, sehr lustig, habe sehr viel Spaß dabei gehabt, aber ich weiß nicht, ob das für mich ein Vollpreisspiel dann wird. Ich meine, selbes Problem hatte ich natürlich damals mit Evolve auch, da habe ich mich dann mit dem Gruppenzwang gebeugt. Gruppenzwang ist natürlich etwas, das könnte bei Rainbow Six durchaus passieren, weil richtig. Ich meine, es ist halt kein Call of Duty, es ist kein Battlefield, es ist halt wirklich mal ein richtiger Taktik-Shooter. Ja, und wo man auch also wirklich taktisch und strategisch vorgehen muss und wo man seinen Mitspieler dann auch mal töten muss, wenn er nicht kuscht. Ja, aber es ist ja ganz cool. Also du hast am Anfang, wenn du jetzt Multiplayer spielst, also du kannst ja gegen die KI spielen und du kannst halt auch gegen andere spielen und da hast du dann am Anfang erst 10 Sekunden, glaube ich, Zeit mit dem Roboter, als Angreifer, sag ich mal, mit dem Roboter durchs Haus zu fahren. Und je nachdem, wie groß das Haus ist, musst du dich natürlich auch erstmal absprechen, wer fährt wohin, damit du das Ziel überhaupt erstmal findest und die Gegner. Und das ist schon, wenn du dann noch absprichst, wo du reingehst, wer da welche Wand aufsprengt und so weiter und so fort. Das ist also taktisch schon echt sehr, sehr umfangreich und macht auch sehr, sehr viel Spaß, auch mit den unterschiedlichen Charakteren, die du da spielen kannst, die halt unterschiedlich bewaffnet sind und unterschiedliche Gadgets haben. Also ich habe da schon sehr viel Spaß mit gehabt. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, die Sache wäre dann halt wirklich nur Ablenkung durch andere Spiele. Das heißt, also Rainbow Six, das wäre halt schon was wirklich deine Online-Zeit frisst und dem musst du dir dann natürlich schon irgendwie ein bisschen gerecht werden und da hätte ich so ein bisschen Bedenken. Das Ding ist, Rainbow Six kommt halt im Dezember. Ja. Und ich glaube, ich werde zu dem Zeitpunkt noch voll im Battlefront drin hängen. Ganz genau. Das ist genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. So, wenn es nächstes Jahr im März kommen würde, wäre es wahrscheinlich super. Aber warum machen die denn das? Ich meine, die wissen doch, was da alles kommt jetzt. Also es kommt das neue COD, es kommt Battlefront. Aber du, ich kann es mir auch einfach nächstes Jahr im März kaufen. Dann ist es eh billiger. Ja, aber wie sehen dann die Server aus, wenn sie dann so eine Harakiri-Aktion bauen? Du hast doch gerade, warst du es nicht gerade, der es gesagt hat, dass sogar noch die Evolve-Server stehen? Ja, kann ich ja nicht ahnen. Hätte ich das... tut mir leid, das war ja ein begründeter Einwand. Das Spiel war absolut ja tot. Absolut. So. Wir haben immer noch eine Menge Spaß damit, auch wenn wir es jetzt nicht so furchtbar regelmäßig spielen, aber es macht jedes Mal wieder Spaß, weil du halt im Gegensatz zu einem Spiel wie Rainbow Six eben, du springst rein und bist sofort drin und kannst mal kurz für eine Partie Spaß haben. Dann wird er das Spiel wieder für einen Monat beiseite legen. Kein Problem. Ja, das ist aber genau die Gefahr. Was soll das denn kosten? 30 Euro oder was? Ich denke mal, das wird schon ein Vollpreisspiel. Das wird ein Vollpreisspiel. Ja, aber nur für Multiplayer? Ja, das ist... Battlefront doch auch. Das ist ein reines Multiplayer-Spiel, oder nicht? Das hat auch einen Koop, ja. Das ja. ist mir egal. Ja, wollte gerade sagen, es steht Star Wars drauf. Da funktioniert das. Können die auch 120 für nehmen, würde ich kaufen. Nein. Kann man das löschen? Du wirst dich wundern. Ich hatte das ich hatte das jetzt bei Destiny, da will ich jetzt noch nicht hinswitchen, aber ich hatte das bei Evolve genauso. Das habe ich wirklich viele Monate nicht gespielt in der Zwischenzeit. Und es sind einige Updates gelaufen, Arena-Modus und so weiter und so fort. Du spielst es eine lange Zeit nicht und bist völlig raus. Und so ging es mir bei Destiny in dem Sinne auch. Da sind Leute mit Ausrüstung rumgelaufen, haben Sachen kennengelernt, Aktivitäten, Neuigkeiten. Da war ich natürlich erstmal außen vor. So, das, naja, ob das bei Rainbow Six jetzt auch passiert. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle in jedem Spiel. Ne? Also in jedem Spiel, okay. In jedem Spiel, ja, ich muss ja immer wieder neu reinkommen, weil ich ja 3 Monate nicht da bin. Ja, vielleicht machen wir jetzt direkt mal die Überleitung zu Destiny, oder? Dann haben wir es hinter uns. Ich würde gerne noch eben einen Satz sagen zu Rainbow Six Siege. Okay. Ich hatte ja das große Glück, noch eine NDA unterschreiben zu müssen. Darf ich darüber sprechen? Also wenn du ein NDA unterschreibst. Also eigentlich musst du an der Stelle aufhören zu sprechen. Der geneigt, wer weiß. Also es gab ebenfalls eine Beta vor der Beta, so ungefähr. Die war noch more closed als alles andere. Und da hatten wir also große Probleme, dass das Matchmaking auch nicht funktionierte. Ne? Das ging nachher besser. Aber ja, genau, hinten, weil dann natürlich auch die Server hochgeschaltet wurden, als dann Beta-Keys auch rausgehauen wurde. Ne? Das war natürlich beim technischen Test, so nennt sich das. Ja, das da war ich auch und da hatte ich dann am ersten Tag sind die Server, glaube ich, ein bisschen verspätet online gegangen. Ja, ich habe Abend noch gespielt und es ging eigentlich. Ja, ja. Also mich hat die Grafik nicht umgehauen. Sie lief flüssig, sie lief wirklich gut. So, aber ich hatte mir bisschen mehr versprochen. So. Aber ich find, ja, also grafisch, das muss man wirklich sagen, grafisch ist das jetzt wirklich ja, langweilig ist, glaube ich, das richtige Wort, was mir dazu einfällt. Aber man muss dazu auch sagen, das war ja auch schon bei anderen Spielen so, unter anderem auch bei Battlefield, wenn dort die Betas liefen, dass dort die ganzen grafischen Effekte noch gar nicht aktiviert waren. Die ganzen Filter und Shader und was weiß ich nicht alles. Und das kann durchaus sein. Ja. Alles zerstören. Fast alles. Ja, schon eine Menge. Mehr als sonst, das stimmt. Es war ein kurzweiliges Spiel. Ob ich dafür dann 60 oder teilweise 70 Euro für hinlegen würde, fraglich. Fraglich. Aber dafür ist eine Beta ja auch da. Wir haben getestet. Ich bin dafür dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. Ja. Next one. The Taken King. Wir wollen den Andreas mal aufwecken. Aufwecken braucht die mich nicht, ja. Dann wollen wir jetzt ein wenig über Taken King sprechen. Also genau, also die Frage ist ja für jemanden, der jetzt, so wie ich, schon eine ganze Weile aus Destiny raus ist und so gar nicht so richtig weiß, was es jetzt mit dem DLC oder Erweiterung, wie man das auch mal nennen will, auf sich hat, wäre natürlich, was ist da jetzt wirklich alles anders und lohnt es sich etwa für jemanden wie mich, sich das Ding zu holen, um dann plötzlich wieder Gefallen an dem Spiel zu finden? Das ist eine gute Frage. Also Destiny The Taken King macht einiges anders, aber es ist trotzdem immer noch Destiny. Der größte Unterschied zwischen der Zeit vor Taken King und nach Taken King ist, dass du mit der Ausrüstung wieder ganz vorne anfängst. Nach circa einer Stunde im Spiel bei Taken King wirst du deine ganze liebgewonnene, hochgerüstete Ausrüstung entsorgt haben, im Tresor geparkt haben, weil die erste grüne Ausrüstung, die du findest, wird höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Schaden machen als jede Waffe und sehr viel mehr Rüstung als alles, was du bisher hattest. Du musst, um Ausrüstung aufzuleveln, keine komischen Bruchstücke in irgendwelchen Raids oder in irgendwelchen Missionen sammeln, sondern kannst sie ganz normal mit Erfahrungspunkte aufleveln. Level Cap ist angehoben worden und Ich muss jetzt diese App löschen, das ist furchtbar. Entschuldigung. Diese Destiny-App musst du löschen. Oder die Andreas redet in einem Forge-App. Nee, nein, das, was der Sören uns hier eingebrockt hat. Ja. Ich muss jetzt der Gruppe austreten. Also, Die Ausrüstung, die du jetzt anfängst zu finden, fängt wieder, es fängt wieder vorne an. Und eine nette Kleinigkeit, die ich herausgefunden habe, ist, man kann sowohl Waffen als auch Rüstungen verbessern, die man jetzt gefunden hat. Also lilane, legendäre ist das, glaube ich, wie sie dann so heißt. Also genau, die kannst du durch Infusion mit anderen Rüstungen aufwerten. Also sprich, der beim Waffen ist das der Schadenswert, bei Rüstungen ist das der Rüstungswert. Die kannst du verbessern, also sprich, du hast beispielsweise eine 200er Rüstung, findest eine andere Rüstung, die einen höheren Rüstungswert hat, und die kannst du dann auflösen und in deine bestehende integrieren, sodass du aus einer 200er Rüstung und einer 280er dann eine, sagen wir mal, 270er machst, bestehende, die aber ihre Werte entsprechend beibehält, ihre restlichen Werte. Also sprich, du kannst andere Rüstungen auflösen und sie in deine eigene Rüstung integrieren. Und du kriegst eine neue Subclass für deine Charaktere. Also ein Warlock ist dann auf einmal Imperator Palpatine und schleudert mit Blitzen. der Titan wird zu einem feurigen Hammerwerfer, und ich weiß gar nicht, was der Jäger irgendwie machen kann. Der wird ein Bogenschütze. Wird der Titan feurig oder wird der Hammer, den der Titan wirft, feurig? Beides, glaube ich. Also der Titan, der leuchtet selber so ein bisschen feurig auf und schmeißt dann nonstop irgendwie Hämmer, so wie vorher der Hunter mit seiner Golden Gun gewirkt hat. Nur wirkt das beim Titan irgendwie auch, wenn der nicht so gut zielen kann, glaube ich. Also die neuen Angriffe sind ziemlich heftig. Genau. Ja, deutlich stärker. Also alles ist deutlich stärker als das, was ich vorher gehabt habe. Ein Warlock, der jetzt als Palpatine durch die Gegend zuckelt, der brät alles ab. Also sei es NPC-Horden, also im ganz normalen Strike oder in so einer Mission. Und im Multiplayer zuckelt der irgendwie in die Gegner rein und die kippen alle einfach um. Mhm. Also das ist wirklich extrem heftig. Also das ist, du kriegst eine neue Klasse, also oder eine neue Ausbaustufe zu jeder der drei bestehenden Klassen, mit dem bisher fehlenden Energielevel, also Blitz beim Warlock, leere Schaden beim Hunter und Feuer beim Titan, sodass jede Klasse jetzt alle drei Schadensarten vorhanden hat. Dann haben sie das aufgebaut, dass du deine Story fast nochmal spielen musst. Das bedeutet, du hast, fängst in der Story wieder vorne an, auch in der Story, die du selber schon abgeschlossen hast. Und das Ganze läuft jetzt unter Quests. Also du hast verschiedene Quests, die du machen kannst, wie in einem Online-Rollenspiel oder so, wo dir dann der nächste Schritt jeweils angezeigt wird. Recht übersichtlich, wie ich finde. Wenngleich auch ein bisschen verwirrend, weil du für die alten Quests Ausrüstung bekommst, mit der du nichts mehr anfangen kannst. Also sprich, juhu, du hast die erste Questreihe abgeschlossen, kriegst die super Waffe am Ende und stellst fest, das ist eine Waffe, die irgendwie 200 Punkte weniger Schaden macht als das, was du jetzt gerade gehabt hast. Stichwort Raid-Ausrüstung aus Jahr 1, ne? Gläserne Kammer, hurra, ich krieg endlich Stiefel oder Handschuhe. Und es dann irgendwie 170er Werte und du bist selber schon Lichtlevel von jenseits von 290 und lachst darüber fröhlich und ja, machst sie weg. Das ist wieder sehr schade, dass man das Gefühl hat, also es macht zum Teil wieder Spaß, die alten Story-Missionen noch einmal zu spielen. Und man bekommt ja auch die Erfahrungspunkte, aber die Belohnungen durch Gegenstände sind voll für den Arsch. Also sowohl, also auch wenn man jetzt nochmal ein Raid spielt, wir haben letztens aus Spaß nochmal die Gläserne Kammer in der Gruppe angefangen und alles das, was man da bekommt, ist das, was man früher auch bekam, nämlich die Bruchstücke, also Aszendentenbruchstücke, Aszendentenenergie, nur brauchst du die halt für gar nichts mehr. Es sei denn, du hast noch irgendwie ein altes Rüstungsteil, das du aufleveln möchtest und es dann zu einem maximalen Level bringst, der weit unter dem ist, was du aktuell an grünen Engrammen irgendwo findest. Dann noch eine weitere Geschichte ist, dass die Story von The Taken King viel interessanter ist als das, was sie vorher hatten. Sie ist zusammenhängend, sie bietet Cutscenes, sie ist verständlich und die ist verständlich, hast du jetzt gerade gesagt. Also bin ich jetzt gerade mal kurz wach geworden. Ja, sie ist und selbst wenn man also ich glaube, ich habe die letzte Story-Mission von The Taken King gespielt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Ende der Story gesehen habe. Ach so. Weil man hat zwar einen Kampf gegen Oryx, aber ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das wirklich jetzt das Ende war. Ob das Ende dann nachher im Raid stattfindet, den ich noch nicht gespielt habe. Oder ob vielleicht sogar noch was kommt. Also es ist, auf mich wirkt es interessant offen. Das ist so. Also es ist tatsächlich, hast du noch was? Ja, also es ist, man findet irgendwelche Sachen wie Schwerter, die ich noch irgendwie vor mir habe, wo ich weiß, dass da was gebaut werden soll. Ich kriege die Hüter im Turm, die Fraktionschefs sind. Also da gibt's ja einen Fraktionschef für die Warlocks, einen für die Hunter, einen für die Titanen. Die reden auf einmal, haben Story-Aufträge für einen und schicken einen durch die Gegend. Und mir am besten gefällt der Hunter, der im Englischen von Nathan Fillion gesprochen wird und das wirklich begnadet gut macht. Also ich lieb ja den Schauspieler nicht nur für Firefly, ich auch seine aktuelle Serie Castle schätze ich sehr und also der bringt den extrem gut rüber. Also ich bin begeistert. Also es ist macht immer wieder Spaß. Ich kriege verschiedene Missionen, die man machen kann. Ich gucke gerne jeden Tag mal für ein halbes Stündchen bis Stündchen rein. Manchmal bleibe ich auch ein bisschen länger drin im Spiel. Und ich habe sicherlich noch nicht alles gesehen, was The Taken King bietet. Ich bin gespannt, ob es irgendwann diesen Punkt erreichen wird, wo ich dann sage, oh, jetzt habe ich wirklich alles gesehen und jetzt ist es langweilig. Aber noch bin ich neugierig. Also ich möchte irgendwann dieses Schwert, was sehr, sehr viele Hunter, sehr, sehr viele Hüter schon gefunden haben, möchte ich auch irgendwie noch bekommen. Aber da fehlen mir noch irgendwelche Teile, die ich irgendwie rausfinden muss. Und meine Frau erzählt mir auch regelmäßig von Kleinigkeiten, die sie rausgefunden hat, sei es im Schmelztiegel, dass sie dann Modus jetzt gefunden hat, mit dem sie auch recht gut zurechtkommt. Also es gibt da jetzt so ein Capture the Flag Modus ist das oder sowas. Also es wirkt eigentlich eher wie Basketball. Also man schnappt sich einen Ball und muss ihn in die Endzone bringen. Könnte auch Blood Bowl sein. Ich wollte es nicht sagen. Und oder Rocket League. Dann gibt es irgendwie so einen Modus, in dem sich die Supers extrem schnell aufladen und man sich dann, was weiß ich, Hammerblitze und was weiß ich, häufiger um die Ohren haut als sonst. Also auch ohne gut mit einer Waffe zielen zu können, kann man da die Gegner weghauen, weil man dann seine Super alle Nase lang einsetzen kann. Auch die Multiplayer-Karten finde ich wahnsinnig interessant. Also ich habe jetzt sehr, sehr viele neue gesehen, die ich vorher noch nicht so kannte, die es interessant machen. Also, und ich habe noch nicht alles gesehen. Also ich spiele jetzt bestimmt schon 1-2 Wochen. Ne, ist das ja, glaube ich, seitdem das raus ist, sind es ja ungefähr 2 Wochen jetzt, spiele ich es wieder regelmäßig und ich bin immer noch Andreas, sehr angetan. Du machst viel die alten Sachen, ne? Sonst, ganz ehrlich, wärst du, glaube ich, nach 2 Wochen schon ein Stück weiter. Weil du redest davon, dass du gerne das Schwert hättest, das würdest du gerne irgendwo finden, da sage ich dir, das ist Teil eines Quests, was jeder kriegen kann als schwere Waffe. Und die Frage sollte sein, Mensch, Destiny ist ja ein Thema, das haben wir im PGC ja wirklich sehr, sehr groß und sehr, sehr breit diskutiert. Und wir hatten das auch in den Nachgedacht-Podcasts früher auch einige Male und haben darüber abgerantet, 500 Millionen und so weiter. Das ist alte Thema, jeder kennt das noch. Nur was sind denn jetzt die Gründe, The Taken King zu kaufen für $40/40 Euro? Gibt es da wirklich Gründe für? Und da sage ich, auf jeden Fall, die gibt es reichlich. Die gibt es wirklich reichlich. Man bekommt grundsätzlich erstmal eine Story-Erweiterung, die es wirklich, so wie du sagst, Andreas, schon wirklich in sich hat. Es gibt, die Story wird richtig, richtig gut präsentiert. Sie wird zackig präsentiert. Die Missionen selber sind kurzweilig, aber turbulent. Es gibt zwei neue Gegenden, also zusammen, grob zusammengefasst, ist es eigentlich nur eine neue Map oder eine neue, ein neues Gebiet, und das ist nämlich das sogenannte Grabschiff. Das ist das der Dreadnought oder das Mutterschiff von Oryx, was im Bereich des Saturn, im Saturnring umherfliegt. Man hat dann gleichzeitig die Möglichkeit, noch auf dem Marsmond Phobos zu kämpfen, eine kurze Zeit, eine Mission oder zwei. Du hast einen neuen Gegnertypus. Das darf man nicht vergessen. Und zwar The Taken. Das sind die Besessenen, die sozusagen alle Attribute der Gegner, die es bisher gibt bei Destiny, in einem vereinen. Das heißt, diese Besessenen sind sozusagen übernommen von der Dunkelheit, so nennt sich das, treten optisch ganz anders auf und sind viel, viel schlechter vorhersehbar als die bisherigen Gegner, weil sie halt wirklich alle die Stärken und auch die Schwächen der Gegner, die du bisher erlebt hast, vereinen in einem. Das macht das Ganze interessant. Es gibt neue Majors, neue Ultras und so weiter. Es gibt neue Events in dem Sinne. Es gibt den sogenannten Hof von Oryx auf dem Grabschiff. Da kannst du sozusagen in einer Art Arena-Modus, ähnlich wie in dem Gefängnis der Alten, gegen Gegnerhorden kämpfen und Sachen gewinnen und so weiter und so fort. Der neue Lichtlevel, darüber haben wir gesprochen, das wird jedem PGZler sicherlich schon, der Destiny-Spiel, bekannt sein. Momentan ist mein Stand natürlich Level 40 und Lichtlevel 294. Das ist noch nicht sehr weit. Es gibt erste Spieler, die bereits 310 oder 309 erreicht haben, wie auch immer. Man weiß es nicht, aber sie haben es geschafft. Es gibt eine ganze, ganze Menge zu entdecken. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euren Geist zu öffnen über die mittlere, über das Touchpad in der Mitte vom Controller. Dann habt ihr den Geist in der Hand, der wird gezeigt. Da könnt ihr dann natürlich irgendwie euer Transportmittel rufen oder zurück zum Orbit fliegen. Dessen die Spieler kennen diese Einstellung. Und auf dem Grabschiff an gewissen Stellen sorgt der Geist aber dafür, dass zum Beispiel verborgene Brückenteile sichtbar werden, sodass ihr sozusagen über große Abgründe Felsvorsprünge plötzlich seht, die vorher nicht da waren, wo ihr dann draufspringen könnt, um halt an entfernte Stellen zu kommen. Das ist sehr witzig. Das macht diesen ganzen mystischen Charakter der neuen Welt, über die noch viel weniger erzählt wurde als bei anderen DLCs, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen abenteuerlastiger, sodass die Leute auch gezwungen sind, auf eigene Faust die neue Welt zu erkunden. Zu scannen, ne? Auch zu scannen, absolut überall. Es gibt neue sogenannte Fragmente, die du sammeln musst. 50 Stück an der Zahl, besser gesagt, die überall im Grabschiff teilweise an verschiedensten Stellen verschwunden sind. Es gibt das sogenannte Schwert, wo ich ja gerade eben schon drüber gesprochen habe. Das Schwert habe ich jetzt auch seit ungefähr nach 2 Tagen oder 3 Tagen hatte ich das Schwert bereits. Das ist tatsächlich Teil einer Quest. Irgendwann kriegst du das als schwere Waffe und je länger du spielst, umso höher dein Lichtlevel auch wird, desto intensivere Quests werden auch freigeschaltet plötzlich. Also du hast nicht sofort alle möglichen Quests gleichzeitig und wirst von 45, 50 Quests überschlagen, aus denen du auswählen kannst, sondern je weiter dein Fortschritt im Spiel ist, desto weiter kommst du auch oder desto häufiger kriegst du neue Quests sozusagen. Und das Coole ist, du spielst die DLC-Story durch, du hast also alle Story-Teile, alle Missionen des alten Spiels durch, du hast das neue Spiel, den neuen DLC durchgespielt und dann stellst du fest, dass du Lichtlevel meinetwegen 280 überschreitest mit deiner Ausrüstung, das infundierst und plötzlich hast du einen neuen Beutezug oder eine neue Questreihe und dann kriegst du plötzlich eine neue Mission auf der Erde, die es vorher nicht gab. die schaltet sich frei plötzlich. Das nur. Also es gibt wirklich viele, viele Gründe. Das Gefühl des Neuentdeckens bei Destiny. Ich glaube, der Sören, der kennt das auch, ne? Wir sind eine Zeit lang auch durch Destiny durchgelaufen, gerade durch den Mond, haben nach Kammern gesucht, die vorher keiner kannte. Gab es da irgendwas Frisches? Das hast du jetzt beim Grabschiff auch wieder. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und im Unbekannten rumstochern, das ist schon ganz cool. Das ist ja genau das, was mir damals dann irgendwann verloren, abhanden gekommen ist, will ich mal sagen, bei Destiny. Ja. Das elende Gegrinde nach Helium, um dann irgendwie weiterspielen zu dürfen, um die, mal den nächsten Raid angehen zu können, etc. Und dass man halt wirklich keinen neuen Content mehr gesehen hat. Und ja, allerdings glaube ich trotzdem nicht, dass ich mir, dass ich bei The Taken King zuschlagen werde, weil einfach jetzt im Herbst einfach so viel grandioses Spielerfutter ansteht, dass ich wüsste nicht, wie ich es unterkriegen soll, weil Destiny möchte natürlich dann auch einen großen Teil meiner Zeit einnehmen. Das tut es leider dann auch. Wenn du dich einmal dem verschreibst, dann willst du natürlich grinden und so weiter und du willst natürlich auch weiterkommen. Und das kostet Zeit. Das ist so. Ne? Also wenn du dann jeden Tag nur eine halbe Stunde reinguckst, dann kannst, brauchst du eigentlich gar nicht erwarten, dass du irgendwie die dicken Fische dann irgendwie angelst. Das ist so. Mhm. Behaupte ich. Wobei, das geht auch. Du bist dann halt nur langsamer. Also das, was du sagtest, was das Schwert nach zwei Tagen. Ich habe das Schwert noch vor mir, habe natürlich sehr viele alte Missionen gespielt. Aber das wird sich dann über einen längeren Zeitraum strecken. Also ich denke mal schon, dass man dann auch nur also Spaß damit haben kann. Nur der neue Raid, letztes, vielleicht der letzte, ja? Also was ich nur meine zu Hammer oder zu der Aussage, also man muss aber auf jeden Fall Destiny dann sehr viel Zeit einräumen. Also auch wenn man es kürzer spielt, also eine Stunde, anderthalb pro Tag oder so, oder auch alle x Tage dann eben mal. Aber man muss halt dranbleiben, weil es doch eben sehr, sehr viel von dem typischen Destiny ist. Ne? Nur alles viel interessanter präsentiert. Ja, das ist die große Stärke. Das letzte vielleicht dazu zu Destiny, der neue Raid, ist großartig. Er ist großartig, es wird natürlich wieder nichts erklärt, genauso wie bei den anderen Raids auch. Er ist super spannend, er ist super spaßig auch. Er ist deutlich länger wohl als die bisherigen Raids. Hat diesmal 5 Abschnitte. Ich habe, glaube ich, 3 geschafft. Glaube ich, hoffe ich. Ist bockschwer. Also, es ist, wenn ihr dann irgendwann Kohle über habt und nochmal Zeit und Lust und ihr habt gerade irgendwie Leerlauf im Winter und dann holt euch das Teil einfach. Holt euch The Taken King oder die Ultimate Edition. Alles zusammen. Scheißegal. Also meine Empfehlung ist das auf jeden Fall. Ja, also Raid, wenn ich Raid höre, dann juckt es mich natürlich dann doch schon wieder in den Fingern, weil das halt einfach wirklich großartige Erlebnisse waren. Aber der Weg, der Weg dahin ist halt eben das Thema. Gut, also so viel zu Destiny. Ja. Der letzte erwähnenswerte Release in den letzten Wochen, den wir vermutlich fast schon überspringen müssen, weil eigentlich keiner, so glaube ich, sich damit genug befasst hat, als dass wir jetzt irgendwie da gescheit drüber reden könnten. Das ist natürlich Metal Gear Solid 5. Hat das überhaupt jemand gespielt hier schon? Ground Zeroes, nee, aber nicht Phantom Pain, nee. Was? Das ist schon krass, ne? Das ist eigentlich so ein geiler Titel, aber irgendwie... Sehr, sehr gut sein. Ja, ich höre auch nur super, super Zeug drüber, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja. Hätten wir mal den Stuart als... Gastsprecher eingeladen. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Hätte Fahrradkette, ganz genau. Gut, das ist, eigentlich trifft sich's ja ganz gut, dass wir jetzt dazu nicht so viel zu sagen haben, weil wir haben, wir sind zeitlich eigentlich schon ungefähr in dem Rahmen, in dem wir auch zu Ende sein wollten. Ja. Letzter, wirklich ganz kurzer Tagesordnungspunkt, weil, das ist erst heute, ich glaube heute Nachmittag aufgeploppt, ich weiß gar nicht wann, plötzlich hat hier irgendjemand geschrien, es gibt neue PS Plus Titel für Oktober. Gegen 4 kam es heute raus, ja. Mhm. Und hat einer gerade die Liste vor Augen parat? Ich habe mal kurz rüber geflogen, habe auch bei zweimal kurz aha, okay gesagt, fand ich ganz interessant, nämlich bei The bei Broken Age und Super Meat Boy, vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass sie auf der Vita spielbar sind. Ich bin, ja, tatsächlich immer noch begeisterter Vita-Spieler. Gerade so mal abends eine Runde noch im Bett vorm Einschlafen oder auch im Sommer auf dem Balkon, Terrasse oder natürlich im Urlaub. Da kommt sie halt immer wieder zum Einsatz und Super Meat Boy habe ich schon mal auf dem PC gespielt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und werde ich mit Sicherheit nochmal antesten. Und Broken Age, ja. Ist das das Schäfer-Teil? Genau, genau, Broken Age ist das Ding, ist das, wie heißt das Teil nochmal? Dieses Crowdfunding-Ding von Tim Schäfer. Genau, genau. Mhm. Was jetzt in 2 Episoden rausgebracht wurde und das ist aber jetzt beide Episoden, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, also, ich so habe nur eine Liste gelesen mit Namen hier vor mir. Ich weiß noch gar nichts über die Person. Also da hab ich schon mal Bock drauf, weil das ist halt wirklich ganz cool und dann erklärt dann auch wieder diese Tim Schäfer und Sony-Verbindung dann, dass das dann als PS Plus rauskommt, ist ganz cool eigentlich, weil das ist also halt. Die beiden werde ich definitiv mal antesten. Ja. Zu den anderen kann ich irgendwie überhaupt nichts sagen. Ich habe mich jetzt eben mal ein bisschen quer gelesen. Also das Kickbeat ist quasi ja. Ist das sowas wie Divekick? Das klingt zumindest so ähnlich. Dann wäre ich dabei. Ich weiß leider nicht, was Divekick ist. Also Kickbeat ist irgendwie, das ist ein Prügelspiel basierend auf der Musik, die im Hintergrund läuft. So habe ich das rausgelegt. Okay, das ist dann deutlich anspruchsvoller als Divekick. Divekick wird ja mit genau 2 Tasten gespielt, ohne Steuerkreuz, ohne gar nichts. Das perfekte Spiel, wenn du richtig voll bist. Also mein Spiel, ja. Cool. Genau. Ich lade dich gern mal zu einer Partie ein. Also das ist so das Spiel, was wir, was weiß ich, Freitag oder Samstagabends nach einer langen Zocknacht noch irgendwie um 2 oder 3 Uhr morgens einwerfen, kurz vorm Schlafen gehen. Und also du lachst tatsächlich noch mehr als bei Rocket League. Und okay, das ist immer wieder grandios. Sören, du bist doch immer so bewandert, was PS Plus Titel angeht. Kannst du überhaupt die restlichen aufzählen? Ja, aufzählen kann ich nicht, klar. Also ja, immerhin. Für die PS4 und die PS Vita kommen halt Broken Age und Super Meat Boy. Für die PS4 und die PS3 kam Unmechanical Extended. Für die Vita und die PS3 kommt... Moment, hat das irgendwie jemand schon mal überhaupt gehört? Ja, es ist ein Puzzlespiel. Das ist ein bisschen wie Escape Plan. Eigentlich. Ah, okay, dann bin ich doch ein bisschen... So in der gierig. Richtung. Also, ja. Grob. Ja. PS Vita und PS3 ist halt Kickbeat und Kung Fu Rabbit. Sagt mir aber auch alles nichts. Ja, da muss ich immer Rabbit an diesen blöden... Kennt ihr diese blöden Hasen von Raymond, diese Raving Rabbits? Ja. Ja. Mhm. Ja, jedes Mal, wenn ich Rabbit höre, muss ich dran denken. Ja. Und für die PS3 kommt noch Chariot, also diesmal auch kein irgendwie großer, ich sag ein mal, großer Titel, ja. Ja, der Zug ist ja wohl seit 2, 3 Monaten abgefahren, dass dafür dann ein PS4-Titel mehr kommt, aber es dafür keine ehemaligen Vollpreis-PS3-Spiele mehr gibt, mangels Interesse. Wir hatten das bei Stink, hatten wir das, glaube ich, da haben wir drüber gesprochen, da haben wir gesagt, oh, jetzt könnte die große Wende kommen und kamen wir wohl doch nicht. Wobei, lustigerweise ist gerade diesen Monat, da ich ja jetzt einen Xbox One auch habe, befasse ich mich halt auch mit dem Thema, da gibt's diesen Monat zum Beispiel das Tomb Raider Definitive Edition. Und das bei Games for Gold. Ja, und das ist schon krass. Das ist schon mal eine Hausnummer, ja. Da muss ich dann auch sagen, no, Sony, jetzt könntet ihr dann doch mal langsam aber sicher anfangen. Es ist ja nicht so, dass keine Titel da wären. Also, und vor allem gerade Definitive Edition, das wäre natürlich prädestiniert. Das ist ja genauso wie das Last of Us Remake, sind es ja Spiele, die ständig für deutlich unter 20 Euro rausgehauen werden. Ja. Vor allem haben wir immer noch das Snack. Wir warten ja immer noch drauf, dass es endlich kommt auf PS Plus. Ja, und last but least noch die Info, ne? Drive Club, die PlayStation Plus Version ist ab 8. Oktober dann nicht mehr verfügbar. Faszinierend. Dafür, dass es jetzt ein Quartal draußen war und dann direkt wieder weg ist, ist schon... Ja. Mhm. Ja. Da hätte ich eigentlich auch gedacht, dass das irgendwie so als Dauerbrenner irgendwie drin bleibt. Ja, so als Anhalter, zumal es ja jetzt inzwischen ein richtig gutes Spiel ist. Das darf man jetzt nicht vergessen. Also das muss ich grafisch schon mal nicht hinter Forza 6 verstecken. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Und ja, spielerisch ist das Ding halt ein ganzes Ticken arkadiger als. Ja, also spielerisch habe ich da meine eigene Meinung zu, die lasse ich jetzt mal weg, weil sonst. Ja, also ein bisschen lang. Ich werde mich da auch nicht mit anfreunden, aber ich finde halt, grafisch ist das Ding ein Brett. Das kann man nicht anders sagen, aber hat halt Defizite im Fahren, sage ich immer. Sieht geil ja, aus, die Kiste fährt sich nur scheiße. Was zählt, ist auch ein Platz, mein Lieber. Ja, genau so ist es, ja. Leider. Von daher kannst du es behalten. Halt, gut, wir haben ein anderes Anspruchsdenken, lieber Martin. Ne? Das, wer weiß, wie andere Leute drüber denken. nee, also ich, ja, es ist schade eigentlich. Es ist ja kein schlechtes Spiel, es hat dann nur den Start verpennt, komplett. Mhm. Naja, also, und es ist angekündigt worden seinerzeit als das Spiel, was für PlayStation Plus zeitnah eben zum Erscheinen der PS4 da sein sollte. Und jetzt finde ich es wirklich etwas seltsam, dass es dann entfernt wird, weil es ist immer so damit beworben worden eigentlich, dass das ein kostenfreier Titel für PlayStation Plus Mitglieder sein sollte. Und nicht wie alle anderen Spiele eben für einen kurzen Zeitraum herunterladbar und dann wieder aus dem Programm raus. Also was sie vielleicht machen werden, ist wäre für mich der logische Schluss, weil die Drive Club Edition war ja eh nur eine abgespeckte Version. Dass es möglich wäre, dass im November dann das komplette Spiel als PS Plus rauskommt. Das würde Sinn ergeben. Alles andere würde für mich jetzt gar keinen Sinn machen. Wer weiß. Mir ist es zum Glück egal. Ja, ich hab's eh gekauft, du Idiot. Ja, ich hab's auch gekauft. Also ich bin gar nicht so traurig. Also ich hab's recht günstig geschossen. Es gab's, glaube ich, für... Ach, das gab's für 20 Euro damals, bevor genau. Es verschoben wurde, ne? Irgendwie genau, so, das oder? Gab's für unter 20 Euro und dafür war es okay. Also ich bin jetzt auch nicht so begeistert von dem Spiel. Also die Grafik ist sehr gut, aber das Fahrgefühl ist irgendwie ein bisschen doof und die Gummiband-KI ist frustrierend. Mhm. Und hast du mir sehr nett gesagt. Ja. Ich finde sie schlimmer als frustrierend. Ich meine, inzwischen geht's, aber am Anfang war es grau. Ja, also aber das gehört halt zu so einem Arcade Racer ja irgendwie auch dazu. Boah, aber doch, das ist kein Gummiband mehr. Das ist dafür habe ich es zu wenig gespielt, um zu sagen. Ich habe es nicht ertragen. Du kannst den lieben Thorsten mal fragen. Der Thorsten und ich, wir hatten in den ersten anderthalb Monaten Auseinandersetzung mit dem Spiel. Boah, dem wünsche ich nicht mal meiner Schwiegermutter. Also das ist echt schlimm gewesen, was wir da auch für Auseinandersetzung mit diesem verkackten Gummiband hatten. Wirklich, du fährst die ganze Zeit eine perfekte Runde und wirst in der letzten Runde in der letzten Kurve eigentlich überholt. Aufgrund eines minimalen Fahrfehlers und du bist die ganze Zeit vorher perfekt gefahren. Ja, oder sogar ohne Fahrfehler, weil die auf einmal fangen sie an dir vorbeizuziehen, obwohl du ideal fährst, weil du die ganze Zeit vorne gewesen bist. Also während ihr euch monatelang über Drive Club aufgeregt habt und das trotzdem weitergespielt, habe ich zu dem Zeitpunkt damals meine Liebe zu GT6 wiederentdeckt und die PS3 ausgepackt und Riesenspaß damit gehabt. Ja, GT6, du, lustigerweise ist es ja immer noch so, dass ich das immer wieder reinschmeiße. Also was heißt reinschmeiße? Also die das wird ja immer noch versorgt mit den GT Visions Kisten. Also dafür habe ich es dann jetzt doch eine Weile nicht mehr gespielt. Aber das ist jetzt auch... Dann mach das mal, dann hol dir die Kisten und dann du kannst da schon ein bisschen Zeit investieren. Ja, vielleicht. Ich, wie gesagt, Project Cars lastet mich immer noch so sehr aus, wenn ich dann mal dazu komme, das zu spielen. Das reicht mir wirklich als Rennspiel völlig. Ich habe es gar nicht angefasst. Also ich sehe schon, wir langweilen die anderen hier gerade grandios mit unseren Rennspiel. Ja, lustig, dass der Andreas sich beschwert, der gerade eben noch geredet hat. Der Jan ist wahrscheinlich schon eingeschlafen, der Söre sagt auch nichts mehr. Moment, ich habe mich nicht beschwert, ich habe lediglich formuliert, dass ich heute früh um 5:30 aufgestanden bin. Ja. Okay. Das ist doch auch ein wunderbarer Zeitpunkt, um hier zum Ende zu kommen. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben es tatsächlich, unglaublich, aber wir haben es tatsächlich geschafft, unter 2 Stunden zu bleiben. grandios. Haben wir, wie viel haben wir denn jetzt genau? So 1,50. Willst du noch 10, willst du noch 10 Minuten? Ja, aber du kürzt das ja noch. Ja, du kannst ja ganzen leeren Pausen dazwischendurch überall raus. Du meinst, meinst Destiny. Ja, genau. Und Bloodborne. Kürzt in Destiny raus. Ja, toll, dann haben wir nur noch 30 Minuten. Schade. Ja. Also, Freunde, dann wollen wir uns und natürlich auch unsere Hörer mal nicht weiter quälen und würden sagen, ja, wir hören uns beim nächsten Podcast, der ja hoffentlich dann diesmal ein bisschen zeitnaher stattfinden wird. Ich fand auch, der Martin hat das gut gemacht heute, ne? Der Martin hat das sehr gut gemacht für die Feuerfrohe. Eigentlich kann er das immer machen, oder? Wieso hat mich eigentlich beim letzten Mal keiner gelobt? Du hast das auch gut gemacht. So, wir haben, nachdem wir aufgelegt haben, haben wir dich alle gelobt. Das war so. Ja, also Freunde, in diesem Sinne. Trink aus dieser Rinne. Oh, jetzt wird's flach. Wir müssen aufhören, es wird flach. Oh ja. Wir hören uns beim nächsten Podcast, der dann vielleicht wenn im Oktober stattfindet. Ja, wenn alles gut läuft, dann hatten so. Spätestens aber im November, oder? Ja, spätestens dann, wir hatten, der Sören und ich hatten ja eigentlich eh sowas vor, noch eine Ankündigung. Paris, ja, das ist ja noch nicht ganz vorbei, wenn das dann zustande kommt, dann machen wir da vielleicht was, aber ansonsten eher im November, sagen wir mal so. Ja. Ihr macht was. Wir machen nichts Bindendes. Wir machen nichts Bindendes, ist auch geil. Wir machen nichts Bindendes. Ah, verstehe. Ja. Also, Als kurzes Schlusswort vielleicht nochmal, das hat der Mick zwar schon großartig gemacht, aber legen wir den Hörern auf jeden Fall nochmal die Sonderfolge des ersten DVP ans Herz mit dem, wie heißt es, Duell der Giganten, Mick? So habe ich es die ganze Zeit gespeichert. Mit dem Duell der Giganten PES gegen FIFA, was jetzt in den nächsten Tagen online gehen wird. Und ich habe da heute auch so ein Gerücht gehört, dass der liebe Hobbs beim Manu von Insert Moin eingeladen war und mit ihm, ich glaube sogar heute oder gestern, heute einen Podcast ebenfalls zum Thema FIFA aufgenommen hat. Also da auch unbedingt insertmoin.de da mal reinhören, was denn der Manu dem lieben Hobbs bezüglich FIFA und PES aus den Rippen leiert. Das Lustige ist, es könnte sein, wenn der Manu und der Hobbs das gut getimt haben, dass der erste DVP und die Insert Moin Folge an einem Tag rauskommen. Weil ich habe Insert Moin genau deswegen wieder abonniert. Das wäre ganz lustig, wenn das wirklich am 3. alles kommt zusammen, das wäre echt spaßig. Also da der Mick ja immer noch was zu sagen hat, würde ich sagen, der Mick spricht jetzt einfach die Schlussworte und wir gehen alle schlafen. Mick, dein Mikrofon. Mein Mikrofon, ja. Ja, dann danke allen Zuhörern, gute Nacht und tschüss. Jetzt für alle. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Wir müssen noch ein Outtake produzieren. Wir haben noch keine Outtakes. Das ist ja voll langweilig diesmal. Ja, gut, dann halt nicht. Outtakes kann ich nicht. Ja, war gut. Vor allem auf Ansage, ne? Genau, wir machen jetzt Outtakes. Auf Ansage Outtakes, Mann. Sören, machen wir das denn jetzt, was wir da... Wer ist denn Niveau-Limbo? Das ist ja geil. Das ist der Jan. Das ist Jan. Wie heißt ihr denn bei Twitter? Übrigens, ich nehme immer noch auf, ne? Ja, wir müssen ja auch Outtakes auf Ansage aufnehmen. Outtakes, genau. Neuer Follower, Mick G. Punkt. So. Das kam doch aus der Outtake für den Der Butler? Wer ist denn Niveau-Limbo? Niveau-Limbo ist Jan. Da hat der Jan echt was gesagt. Das ist der perfekte Outtake. Jan, bist du das? Neuer ja, Follower, Jan, Mick G. Punkt. Ja. Und ihr habt gesagt, wir haben keine Outtakes. Ich hoffe, du nimmst den Mick G. Punkt.